10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Herzlich willkommen bei Radio A, eurem besten Radio hier auf querfunk.de im Livestream oder auf 104,8 MHz direkt im Radio. Heute ist der 14.11., ist das nicht der Fall, hört ihr eine Wiederholungssendung. Auch heute haben wir wieder spannende Themen für euch dabei, unter anderem. Ja, von mir hört ihr heute einen Text zum Thema Rap für Kinder, insbesondere zu Zucchini und ihr bereits 2019 veröffentlichtes Album Schmetterlingskacke. Das Ganze ist auf hiphop.de erschienen. Genau, und danach versuchen wir uns wieder an einem Gespräch, weil wir das ein gutes Konzept finden. Und zwar beginnen wir mit der aktuellen Impfdebatte im weiteren Sinne und Corona und den Maßnahmen. Und dass es auch wirklich eine nicht schwurbliche Kritik an der ganzen Sache gibt. Aber vielleicht sind wir alle Schwurble für euch. Nach dieser Sendung werden wir sehen. Und danach, je nachdem, wie es dann noch zeitlich passt, werden wir das Gleiche mit dem Thema, war ja gerade Klimagipfel in Glasgow. Und was uns besonders aufregt, was an der polnisch-belarussischen Grenze gerade abgeht, habt ihr bestimmt von beiden schon ein bisschen was mitgekriegt. Ja, da wollen wir uns auch, je nachdem, wie die Zeit ist, drüber unterhalten. Und dann wollten wir ein Thema erstmal abschließen. Und zwar haben wir ja immer über unseren Genossen Jan berichtet, der seit Monaten im Gefängnis sitzt, in jetzt Bayreuth, aber ihr kennt ja, wenn ihr die letzten Sendungen gehört habt, der ganze Konflikt um den Jamnitzer Platz in Nürnberg, damit hat es zu tun. Und zwar hat es da jetzt auch eine Demo gegeben und da würde ich euch ein bisschen was zu der Demo gegen den Knastaufenthalt von Jan und unseren anderen Genossinnen und Genossen weltweit. Genau, auf jeden Fall gab es da ja eine Demo und ich will dazu berichten. Und bevor es losgeht, würde ich sagen, spielen wir erstmal Musik und danach geht's los. You are Zucchini, deine Freunde und Giraffenaffen. Rap, den du mit deinen Kindern hören kannst. Das sechste Album von Suki sollte das erste Album von Zucchini sein. Denn seit dem 27. September 2019 dürfen vor allem junge Hörerinnen 12 Tracks auf dem Album Schmetterlingskacke um die Themen Herzensmenschen, Fantasie, Kindheit und viele mehr hören. Die Rapperin Suki nennt sich dafür Zucchini und betrachtet so einige kindliche Gedanken unter einem weltoffenen und feministischen Blickwinkel. Prinzessin Peach, Glitzer, Fantasie und mehr. Darum geht's bei Zucchinis Schmetterlingskacke. In dem Track Im Herzchen macht Zucchini ihren Herzensmenschen eine Liebeserklärung. Schon dieser erste Track macht klar, dass das Album nicht nur für die ganz junge Zuhörerschaft gedacht ist. Wenn so unglaublich liebevoll von Kindheitserinnerungen wie Schneeengel, Kissenschlachten und die Lieblingssüßigkeiten erzählt wird, kann auch das erwachsene Herzchen ein bisschen schneller schlagen. Prinzessin Peach ist der zweite Track auf dem Album und gleichzeitig die erste Single-Auskopplung. Hier wird der feministische Anspruch des Albums deutlich. Denn warum geht es den Mario-Spielen eigentlich nie um die Prinzessin? Zucchini schreibt die Geschichte von Peach weiter und gibt ihr den Lebenslauf, den eine Prinzessin verdient hat. Sie darf Hockey und Fußball spielen, trainiert Marios Gegner, programmiert Computerspiele und backt Einhornkekse. In echt hat sie es faustdick hinter den Ohren. Um gerettet zu werden, ist eine Prinzessin nicht geboren. Kein Kind. Ihr Name ist Peach, so viel ist bekannt. Sie ist zwar eine Prinzessin, doch regiert kein Land. Sie sitzt in einem Turm den ganzen Tag und alle paar Level ist der Mario am Start. Ganz schön langweilig, nichts Neues zu sehen, während alle anderen Abenteuer erleben. Doch das Kleid und die Krone sind nur Maskerade. Nur zu hübsch aussehen ist das Leben zu schade. Prinzessin Peach, Peach, so süß, so lieb, lieb. In echt hat sie es faustdick in den Ohren. Um gerettet zu werden, ist eine Prinzessin nicht geboren. Prinzessin Peach, Peach. In echt hat sie das Faustdick in den Ohren. Um gerettet zu werden, ist eine Prinzessin nicht geboren. Peach cruist mit dem Jetpack durchs Pilzkönigreich oder näht für Elsa ein silbernes Kleid. Nebenbei leitet sie einen Tierschutzverein. Das Getrampel auf die Schildkröten findet sie gemein. Sie geht skaten mit Schlumpfine, schwimmt mit Ariel oder Hexe Bibi Blocksberg, weil es ihr gefällt. Manchmal pennt sie bis 12, beginnt der Tag halt später. Und abends trainiert sie Marios Gegner. Sie weiß nicht, mag sie Hockey oder Fußball lieber. Außerdem programmiert sie Computerspiele. Sie backt Einhorntorten und Baklava. Hat Gürtel in Wing Chun und Krav Maga. Einmal hat sie sich als Luigi verkleidet. Danach wollten die Brüder nie wieder streiten. Und ihr dachtet, bei Peach wäre gar nichts los. Sitzt im Turm und wartet nur auf Mario. Prinzessin Peach, Peach. So süß, so lieb, lieb. In echt hat sie es faustdick in den Ohren. Um gerettet zu werden, ist eine Prinzessin nicht geboren. Prinzessin Peach, Peach. So süß, so lieb, lieb. In echt hat sie es faustdick in den Ohren. Um gerettet zu werden, ist eine Prinzessin nicht geboren. Prinzessin Peach, Peach. So süß, so lieb, lieb. In echt hat sie es faustdick in den Ohren. Um gerettet zu werden, ist eine Prinzessin nicht geboren. Prinzessin Peach, Peach. So süß, so lieb, lieb. In echt hast du es faustdick in den Ohren. Um gerettet zu werden, ist du Prinzessin nicht geboren. auf meine Mamas geht es um eine Familienform, die in der Öffentlichkeit bisher leider nur wenig Beachtung findet. Es ist zu hoffen, dass die Rapperin mit ihrem Song das Leben mit zwei Mamas oder auch Papas mehr in den öffentlichen Fokus rücken kann und dadurch Akzeptanz schafft. Die im Rap sonst vorherrschende patriarchalische Weltanschauung wird hier außer Kraft gesetzt. Das geht ohne Aggression, Wut und Hass. Zucchini erzählt uns einfach voller Liebe von einem glücklichen Kind mit zwei Mamas. Fahrrad und einen goldenen Hamster. Außerdem hab ich die allertollsten Mamas. Das ist nicht Standard, bei den meisten anders. Aber ich erzähl euch jetzt von meinen beiden Mamas. Meine Mamas nenn ich meistens Mami und Mama. Und für alle anderen heißen sie Anni und Hanna. Eine Mama ist Punker, die andere spielt Klavier. In einem großen Orchester, abends trinkt sie ein Bier. Manchmal streiten die Mamas, aber vertragen sich dann und knutschen den ganzen Abend lang. Eine Mama macht die besten Wurstschnitten, die andere Mama spielt Streiche mit dem Furzkissen. Eine Mama raucht, eine Mama nicht. Die eine sagt zu der anderen, lass es sein, es ist Gift. Meine Mamas haben kürzlich auch geheiratet. Gemeinsam freuen wir uns auf alles Weitere. Meine Mamas sind cool, meine Mamas sind lieb. Ich liebe meine Mamas, weil es für mich keine besseren gibt. Eines Tages will ich auch eine Mama sein. Dann sind die Mamas Omas von ihren Enkelein. Meine Mamas sind cool, meine Mamas sind lieb. Ich liebe meine Mamas, weil es für mich keine besseren gibt. Eines Tages will ich auch eine Mama sein. Dann sind die Mamas Omas von ihren Enkelein. Meine Mamas. Meine Mamas. Mamas gucken gerne Krimiserien und fahren mit mir ans Meer in den Ferien. Die eine ist immer pünktlich, die andere meistens zu spät. Die eine mag heimlich Schlager, auch wenn das keine versteht. Die eine geht joggen, die andere findet Sport anstrengend. Aber immerhin gehen sie manchmal auch tanzen. Dann passen ihre Freundinnen auf mich auf. Und wisst ihr was, mit denen tanze ich zu Hause dann auch. Meine Mamas lieben beide Überraschungspartys. Sie haben sich ein Tandem gebaut aus einem Lastenfahrrad. Meine Mamas kennen sich seit sie 17 waren. Seitdem feiern sie am 8. März ihren Liebestag. Eine Mama singt schief, die andere findet es niedlich. Dann wird die eine Mama rot, die andere sagt ihr, ich lieb dich. Ich lieb dich. Oh. Meine Mamas sind cool, meine Mamas sind lieb. Ich liebe meine Mamas, weil es für mich keine besseren gibt. Eines Tages will ich auch eine Mama sein. Dann sind die Mamas Omas von ihren Enkelein. Meine Mamas sind cool, meine Mamas sind lieb. Ich liebe meine Mamas, weil es für mich keine besseren gibt. Eines Tages will ich auch eine Mama sein. Dann sind die Mamas Omas von ihren Enkelein. Fantasie gehört zu den Lieblingssongs von Zuki auf dem Album. Fantasie wird als kindliches Phänomen dargestellt, von dem sich Erwachsene aber eine Scheibe abschneiden sollten. Wir gehen nicht zum Bus, wir tanzen zum Bus. Wir schreiben der Geschichte einen spannenderen Schluss. Für Glitzer hat Zucchini sich von der Antilopengang inspirieren lassen. Mit der offiziellen Erlaubnis der Jungs wurde hier aus der Pizza, die die Welt retten kann, einfach Glitzer gemacht. Dabei stand sie nicht alleine im Studio, sondern bekam Unterstützung von Saskia Lavoe, die sonst mit ihrer Band Schrottgrenze unterwegs ist. Die beiden sprechen das Klischee rund um Farben an. Die Welt zerfalle in zwei Farben, blau für Jungs und rosa für Mädchen. Grün, blau, rot, gelb, schwarz, lila, türkis. Warum tragen nicht alle Kinder alle Farben, die es gibt? Die beiden sind sich sicher. Dieses Problem der Eintönigkeit kann nur durch Glitzer gelöst werden. Dabei gehen sie sogar darauf ein, dass es neben Mädchen und Jungen auch noch eine dritte Option gibt und verbannen ein zweigeschlechtliches Weltbild kurzerhand aus den Kinderzimmern. Diese Welt zerfällt in Rosa und Blau. Irgendwie gibt es nur zwei Farben, wieso eigentlich genau? Und diese beiden Farben sind genauestens sortiert. Für Jungen und Mädchen habt das bis heute nicht kapiert. Grün, braun, rot, gelb, schwarz, lila, türkis. Warum tragen nicht alle Kinder alle Farben, die es gibt? Wir kennen es vom Regenbogen, wissen es vom Prisma. Die Welt kann zu bunt sein, wir berieseln sie mit Glitzer. Skateboard, Gitarre, Stifte, Springseil und Schminke. Ist der Glitzer drauf oder wenigstens drinnen? Gummistiefel, Winterjacken, Schlafanzug. Ein Leben ohne Glitzer ist gar nicht gut. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Glitzer retten kann. Wir verschönern diese Welt. Ich glaube fest daran, dass uns Glitzer retten kann. Jeder Revolutionär braucht nur Glitzer ungefähr. Scheinen, strahlen, schimmern, blinken und flittern. Diese wunderbaren Eigenschaften hat unser Glitzer. Wir lieben es, wenn die Sonne auf Regentropfen trifft. Wir freuen uns, wenn es funkelnd Schneeflocken gibt. Ob in der Natur oder aus der Tube. Für uns bedeutet Glitzer nur Gutes. Nicht öde, grau, trist, trüb, langweilig. Der Eintönigkeit eine Bannmeile. Straße und Pailletten, es regnet Konfetti. Ist überall Glitzer, ist alles Paletti. Wir träumen von Frieden und naschen eine Pizza. Wir wollen das Leben schöner machen mit Glitzer. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Glitzer retten kann. Wir verschönern diese Welt. Ich glaube fest daran, dass uns Glitzer retten kann. Jeder Revolutionär braucht nur Glitzer ungefähr. Ob Junge, ob Mädchen, ob Einhorn oder Hase, Glitzer ist für alle da, überhaupt keine Frage. Ob Mann, ob Frau oder dritte Option, alle können sich immer mit Glitzer belohnen. Wenn man bedenkt, Glitzer ist wie ein Geschenk, kann man in allen Menschen Sterne erkennen. Ich meine es, wie ich sage, und ich sage es gern, die Welt zu verändern ist gar nicht so schwer. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Glitzer retten kann. Wir verschönern diese Welt, Glitzer für alle und uns selbst. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Glitzer retten kann. Jeder Revolutionär braucht nur Glitzer ungefähr. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Glitzer retten kann. Wir verschönern diese Welt, Glitzer für alle und uns selbst. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Glitzer retten kann. Jeder Revolutionär braucht nur Glitzer ungefähr. Hier bin ich handelt von Selbstliebe und Akzeptanz. Kinder heitern gemeinsam einen kleinen Mann auf, der sonst ständig geärgert wird. Die müssen doch wissen, dass das doof ist, wenn die einem ständig sagen, dass man doof ist. Die Problematik in Fragen kennt wohl wahrscheinlich jedes Kind. Die Neugier von Kindern als Geschenk zu begreifen, ist nicht immer einfach. Oft reagieren Erwachsene genervt und überfordert auf die vielen Fragen ihrer Kinder. Zucchini macht hier einige Vorschläge, der Neugier zu begegnen. Auf dem Song Popel reiht Zucchini einige kindgerechte Schimpfwörter aneinander. Es geht um Konfliktlösungen und Momente, in denen Kinder einfach mal richtig wütend sind. Wahrscheinlich ist das nicht unbedingt der Lieblingstrack von Erwachsenen. Bei Kindern wird er vermutlich umso besser ankommen. Ja, ich weiß, ich soll lieb sein, nicht motzen, nicht meckern, nicht nörgeln, nicht jammern, nicht zanken, nicht stänkern, nicht toben, nicht brüllen, nicht schreien und nicht hauen. Aber ich bin total wütend und das muss jetzt mal raus. Ihr kennt es doch auch, ihr Großen streitet genauso. Seid genervt, angefressen und wir finden euch auch doof. Ihr seid eingeschnappt, beleidigt und richtig mies drauf. Dann seid ihr ganz knurrig und seht gar nicht lieb aus. Ich find's auch total blöd, schlechte Laune zu haben und die dann auch noch nach Hause zu tragen. Aber jetzt ist jetzt und ich steh echt unter Strom. Und danach treff ich auch wieder einen besseren Ton. Pappnase, Pipi, Pups, Quatsch, Kopf. Du wirst schon sehen, ja dann mach doch. Mach doch. Zockenwurst, Dovian, Sylt, Arsch. Boah, lass mich in Ruhe und chill mal. Chill doch mal. Popel, Kackerhund, Blödklops. Was machst du denn da? Hey, geht's noch? Zopf, Kringel, Moff, Tüte, Klopapo. Selber, selber, selber, selber, sowieso. Sowieso. Ich find dich echt gemein, du sagst übel fiese Sachen. Nö, ich kann darüber nicht lachen. Dann bin ich halt jünger, dann bin ich halt kleiner. Dann bin ich halt dümmer, dann muss ich halt weinen. Mal nicht in mein Bild, klau mir nicht mein Essen. Ich frag mich, was du willst, hör auf mich jetzt zu stressen. Ich hab dir nichts getan, gib mir mein Fahrrad zurück. Warum machst du das kaputt, ich hab das gerade erst geschmückt. Ich hab hier zuerst gesessen, warum suchst du Streit? Warte doch mal, es gibt genug für drei. Oh, du regst mich auf, mein Herz schlägt laut. Können wir bitte nochmal reden, dich nervt es doch auch, oder? Pappnase, Pipi, Pups, Quatschkopf. Du wirst schon sehen, ja dann mach doch. Mach doch. Zuckwurst, Dovian, Sylt, Arsch. Ja, genau. Ey, lass mich in Ruhe und chill mal. Chill doch mal. Popel, Kackerhund, Blödklops. Ja, Blödklops. Was machst du denn da? Hey, geht's noch? Krötz, Kringel, Luft, Tüte, Klopopo. Selber, selber, selber, selber, sowieso. Sowieso. Daran schließt der Song Quatsch an. Ähnlich wie bei Prinzessin Peach denkt Zucchini eine bestehende Geschichte ein bisschen weiter und macht aus Annika von Pippi Langstrumpf einen lauten, lustigen und freien Quatschkopf. Pippi fragt ihre Freundin darauf hin, warum sie nicht immer so sei. Warum hast du dich all diese Dinge bisher nicht getraut? Astrid hat uns so geschrieben. Ich war leise. Du warst laut. In Alle Menschen spricht Zucchini auch Rassismus an und hat ein naives, kindliches Unverständnis für dieses Phänomen. Scheint die Sonne denn nicht für alle? Bäume spenden Schatten in jedem Falle. Spüren wir doch in jeder Brust ein weiches Herz. Alle Menschen haben den gleichen Wert. Dazu passt auch der Song Miteinander. Endlich wird in einem deutschen Lied für Kinder nicht nur von Weihnachten gesprochen. Nein, manche Menschen feiern auch das Zuckerfest. Zucchini mag es auch politisch, spricht sich gegen ein zu starkes Konkurrenzdenken und für ein liebevolles Miteinander aus. Wer hat den höchsten Zaun? Wer hat die dickste Mauer? Grenzen zwischen Ländern machen uns kein bisschen schlauer. Das Album wird abgeschlossen mit Gute Nacht, mein Kind. Eine aufgeregte Verabschiedung von dem Tag schließt dieses bewegende und wichtige Album. Giraffenaffen und deine Freunde. Rap für Kinder. Rap für Kinder ist natürlich erstmal nichts Neues. Viele Künstlerinnen haben sich bereits daran versucht und das Angebot füllt ganze Playlisten auf Spotify. Dabei gibt es beispielsweise von Deine Freunde auch qualitativ hochwertigen Rap, der die Ohren der Erwachsenen nicht zwangsläufig strapazieren muss. Für Deine Freunde haben sich Florian Zump, der ehemalige Schlagzeuger der Popband Echt, Markus Pauli, der Musikproduzent und Live-DJ von Fettes Brot, sowie Lukas Nimczek, der einmal Moderator des Tigerentenclubs war, zusammengefunden. Die Band hat seit 2012 bereits 4 Alben veröffentlicht. Die Reihe Giraffenaffen, die Kinderlieder mit deutschsprachigen Sängerinnen neu interpretieren, hat ebenfalls einen rap-lastigen Ableger mit dem Namen Giraffenaffen-Gang herausgebracht. Hier rappen MC Mike, Caro Claro und Boris Beat. Von den 5 veröffentlichten Alben der Giraffenaffen erschien 2016 das Album Nö mit Ö, das ausschließlich aus Songs dieses fiktiven Rap-Trios besteht. Anders als es das Konzept im Normalfall vorsieht, waren hier keine anderen Stars aus der Musikszene beteiligt. Auf den anderen Alben der Giraffenaffen waren allerdings auch immer wieder Gäste aus der Rap-Welt zu hören. So standen beispielsweise bereits Flo Mega, Thomas D., Dendemann und auch Blumentopf mit den Giraffenaffen im Studio. Kinder sollen frei sein in ihren Köpfen, was Schmetterlingskacke so besonders macht. Wenn nun aber qualitativ hochwertiger Rap für Kinder auch nichts Neues ist, was macht dann Zucchini so besonders? Die Idee der Rapperin lässt sich wohl am ehesten mit diesem Satz zusammenfassen. Ich mag Kinder. Ich mag die Idee, dass Kinder frei sind in ihren Köpfen. Hier wird der gesellschaftlichen Vorstellung einer Kindheit nicht nach dem Mund gerappt. Es geht nicht nur um Themen wie Schokolade, Tanzen oder Tiere, mit denen man erstmal in keinem Kinderzimmer etwas falsch machen kann. Zucchini rappt entgegen der Klischees und spricht Themen an, an die sich vor allem in der Rap-Szene noch nicht herangetraut wurde. Durch dieses natürliche Ansprechen von gleichgeschlechtlichen Eltern, einem dritten Geschlecht und dem Fakt, dass Farben kein Geschlecht kennen, können diese Themen ganz natürlich in die Kinderzimmer transportiert werden. Dabei können auch Erwachsene noch viel lernen, denn gerade durch sie werden diese Themen tabuisiert und es wird spektakulär gemacht, was eigentlich ganz normal ist. Kinder, Erwachsene, Lehrerinnen, Sozialarbeiterinnen, Pädagoginnen, Rapperinnen. Einfach mal Zucchini hören. Es gibt noch viel zu lernen, erleben und zu verbessern. Der Text stammt von Anna Siegmund und ist herausgegeben am 6. Oktober 2019. Viele sein tut gut, viele sein beruhigt, viele sein beruht auf Miteinander und das Wissen wandert. Each one teach one, High Flight Tiefgang. Alle sind anders, wir feiern Vielfalt. Wir sind Hippies, Punks, Hedonisten, Zecken und Queers. Theoriefreaks, Marx und Butler, ein verlässliches Wir. Bring deine Wünsche und Ideen ein, alles ist verhandelbar. Das kann ein guter Weg sein, support your local Antifa. Leider sind wir auch ein bisschen dogmatisch. Wir wissen, wie die Welt geht, lernen die Vokabeln. Kollektiv, Bündnis, Strukturen, Utopie und Plenum. Klassenkampf, direkte Aktion, Mobi und Demo. Wir lehnen Leistungsdruck ab, doch haben riesige Ansprüche. Wie soll die Gesellschaft an diesen Widerspruch anknüpfen? Auch wenn die Szene ein bisschen schräg drauf ist, schlägt mein Herz ganz sicherlich saus. Yeah, yeah. Il va à gauche, mon cœur bat toujours à gauche. Pour toujours, pour toujours. Il va à gauche, mon cœur bat à gauche. C'est ça. Et partisana, et partisano. Mon cœur battra toujours à gauche. Il va à gauche, mon cœur bat à gauche. Révolution, amour, hip-hop, confrontation. représentation espoir, black bloc, punk, hippie et misanthrope. Contradiction, miroir atroce, plein d'amour pourtant vénère. Résignation, perdu le repère, beaucoup de bruit sans rien faire. Les activistes préfèrent se taire. Tous unis en désaccord, en gesticule dans tous les sens. Les conflits mènent au support, on réalise qu'on marche ensemble. L'autonomie et le rêve commun, tous unis par nos différences. C'est beaucoup plus qu'une théorie, anarchie et résistance. Tous unis, on fait des erreurs, imparfaits, maladroits. C'est pas grave, ça vient du cœur, militant, pas le choix. Monologue et théorie, indifférence, monotonie. Action directe, mode de vie, le rêve vécu, l'utopie. Trop souvent les mêmes débats, court-circuit, j'en ai marre. Peut-on supporter le combat sans quitter la tour d'ivoire? J'ai jamais cessé de me demander pourquoi j'ai fait tout ça. Antifa, mon cœur battra toujours pour toi. Il va à gauche, mon cœur bat toujours à gauche. Pour toujours, pour toujours. Il va à gauche, mon cœur bat à gauche. C'est ça. Et partisana, et partisano, mon cœur battra toujours à gauche. Il va à gauche, mon cœur bat à gauche. Moi je vais toujours continuer, même si des fois dans la scène de gauche il y a trop de problèmes inutiles qui tapent sur le moral. Je plaque pas, je craque pas, je me sac pas et je panique pas. Des fois la scène elle m'est un peu trop crispée, trop perfectionniste et trop paternaliste. Mais malgré toutes ces petits défauts et contradictions, je garde la tête haute et je garde ma conviction. Et trop souvent on est trop sévère avec nous-mêmes. On s'avoue pas nos fautes, on avale nos problèmes. On ne parle pas de nos peurs, on copie le système. Y'en a qui veulent nous séparer en modéré et extrême. Mais on se laisse pas diviser, notre lutte est la même. On vit la diversité, on emmerde les Le Pen. Quand ça devient chaud, c'est les nôtres qui nous soutiennent. Donc malgré tout, on fera toujours partie de la scène. Il bat à gauche, mon cœur bat toujours à gauche. Pour toujours, pour toujours. Il bat à gauche, mon cœur bat à gauche. C'est ça. Et partisana, et partisano, mon cœur battra toujours à gauche. Il bat à gauche, mon cœur bat à gauche. Ja, wir haben mal wieder das leidige Thema Corona. Wir haben es schon oft besprochen. Wir kommen mal wieder dazu. Heute aus anderen Gesichtspunkten. Es hat sich jetzt durch die Monate und mittlerweile auch über ein Jahr schon gezeigt, dass es nicht so schnell enden wird. Und heute wollen wir darüber reden, aus welcher Sicht wir das bis jetzt gesehen haben und wo wir denken, wohin sich das entwickeln wird. Genau, und zwar haben wir ja immer mal wieder über die Corona-Maßnahmen gesprochen und auch probiert eine links. Auch gebrochen, stimmt auch. Waren zum Kotzen teilweise. Ja, die Corona-Maßnahmen versucht aus linksradikaler, antiautoritärer Sicht heraus zu kritisieren. Es gibt nämlich genügend daran zu kritisieren. Und eine Kritik davon war ja auch die Kritiklosigkeit der radikalen, antiautoritären Linken. Das ist alles so ein bisschen eingeschlafen, weil halt dadurch, dass es dann Impfungen gab und die Gesellschaft auch zumindest am Anfang sehr impfbereit war, wir auch, und über den Sommer hinweg auch die Zahlen einfach zumindest in Deutschland und anderen Regionen der Welt durch die Impfung zurückgegangen sind, war das eigentlich gar nicht mehr so ein Thema. Und jetzt, also man hätte es wissen können, dass die Zahlen wieder steigen, wieder mehr Menschen sterben an der ganzen Geschichte. Ja, genau. Und das war in letzter Zeit wieder Thema und zum Beispiel an der Diskussion um den Fußballspieler Kimmich, der ja so ein Vorbild sein soll, der nicht geimpft ist, ging eine harte Impfdebatte in der Gesellschaft los. Genau, und mein Eindruck war in der ganzen Geschichte, ja, hey Leute, lasst euch impfen. Aber irgendwann kam ja dann bei dem ganzen Gehate gegen Menschen, die nicht geimpft sind, aus welchen Gründen auch immer, was zu kritisieren ist, dass sich Leute nicht impfen lassen, obwohl sie es könnten. Aber irgendwie kam mir dann ein ungutes Gefühl, hey, irgendwie ich hatte ein schlechtes Gefühl, dass da irgendwas haben wir vergessen. Also wir schimpfen über die Menschen, die sich nicht impfen lassen und das zum Teil berechtigt. Aber ist jetzt wirklich das das Problem? Also klar, dass sich Leute nicht impfen lassen, bestimmte Abstandsgebote nicht einhalten, wird zu mehr Infektionen und dadurch auch zu mehr Todesfällen führen. Aber ist allein das Impfen, ist das das einzigste Mittel? Das finde ich auch, finde ich einen ganz guten Punkt. Es kommt mir jetzt auch gerade erst so bei dem, was du sagst, dass natürlich es gleichzeitig innerhalb der Gesellschaft jetzt eigentlich nicht keine erkennbare Bewegung gibt, und mich interessiert die Zivilgesellschaft viel mehr, wie die Maßnahmen irgendeiner Bundesregierung oder irgendeiner Regierung oder irgendeiner Landesministerkonferenz oder sowas. Tatsächlich, da fehlt es, und da kommt auch von der radikalen Linken eben nichts. Zero Covid war ein Versuch oder ist immer noch ein Versuch, der ja durchaus noch vorhanden ist, aber jetzt auch gar nicht mehr so stark, meinungsstark öffentlich auftritt. Und diese Idee quasi, dass man auch auf diesem Wege, also wieder über auch radikale Forderungen zur Arbeitszeitverkürzung, zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, also einfach mehr Waggons, mehr Platz, ganz banal, größere Räume für Schulklassen. Ich musste auch dran denken, jetzt bevor wir aufgenommen haben, drüber gesprochen haben schon, ich war in Spanien im Frühjahr und habe da im März zum Beispiel in Frankreich ganz viele Schulklassen draußen gesehen. Also in Frankreich ist einfach Unterricht zum Teil in Stadtparks verlagert worden. Also es hat einfach Schule stattgefunden, aber halt draußen. Also es sind einfach auch nochmal andere Ideen entstanden oder umgesetzt worden, wie man Schule machen kann zum Beispiel. Wäre auch ganz spannend, wäre auch ein Experimentierfeld. Hat hier, glaube ich, also nicht, dass ich es mitgekriegt hätte, auf so Ideen ist man überhaupt nicht gekommen, zu sagen, okay, wie kann man wirklich Ballungssituationen entzerren und so. Und darüber reden wir auch jetzt gar nicht. Und ich finde es ganz spannend, weil da eben auch dieser Anknüpfungspunkt zu diesen, und das finde ich den wichtigen Punkt, den wir ja heute auch besprechen wollen, was ist eine antiautoritäre Kritik an staatlichen Maßnahmen im Vergleich zu diesem Geschwurbel und diesem, und ich muss es so hart sagen, in meinen Augen antisemitischen Kurs der Impfskeptiker, also ein großer Teil dieser Impfskeptiker, Impfgegner oder was auch immer, sind in meinen Augen im Endeffekt, wenn man also strukturell das Argument, das sie führen, betrachtet, in meinen Augen geht es sehr stark in die Richtung des Antisemitismus strukturell, weil sie ja im Prinzip sagen, naja, also mein Hausarzt ist jetzt Teil irgendeiner wilden Verschwörung und die spritzen uns jetzt alle Todesspritzen, ja, und die haben sich das irgendwie auch ausgedacht und die verfolgen damit irgendwie einen Plan, ist ja strukturell in meinen Augen nichts anderes wie antisemitische Ressentiments oder Vorstellungen von so einer Geheimregierung, die sich, oder auch keine Regierung, irgendeine Gruppe, die sich was ausdenkt und dann allen irgendwie mega schaden will. Und von den Leuten, finde ich, müssen wir uns total abgrenzen, oder möchte ich mich auf jeden Fall total abgrenzen. Aber auf der anderen Seite, wie du es auch schon gesagt hast, ist diese Debatte oder auch radikale Forderungen oder Forderungen aus der radikalen Linken oder auch aus einer anarchistischen Perspektive einfach total weg. Und ich finde es auch spannend, vorhin habe ich so eine Statistik gesehen, dass wirklich super viele Leute, die ungeimpft sind, gleichzeitig rechts wählen. Also es scheint da keine Kritik gegeben zu haben von links, die auch anknüpfungsfähig ist, wo sie sagen, okay, vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten als das Impfen oder vielleicht gibt es zu dem Impfen die Möglichkeit, diese Welle, die jetzt kommt, einfach irgendwie zu verlangsamen, blöder Begriff, aber diese steigenden Zahlen vielleicht irgendwie in den Griff zu kriegen durch anderes Verhalten innerhalb der Gesellschaft. Und das finde ich auch wichtig, das genau so zu sehen, weil diese Debatte gibt es überhaupt nicht. Und es gibt überhaupt nicht die Idee, den Status quo irgendwie, also den kapitalistischen Status quo vor allem jetzt wieder zu verlangsamen, Produktion zu verlangsamen, da irgendwie was zu machen, sondern das soll jetzt durch die Geimpften erbracht werden und auf jeden Fall weitergemacht werden, egal was passiert. Okay. Dieser Mensch macht dich krank. Diese Beziehung macht dich krank. Dieses Gefühl macht dich krank. Du kannst dem nicht entkommen. Dreh dich um. Dieser Raum macht dich krank, dieser Tag macht dich krank, dieses Erinnern macht dich krank, du kannst dem nicht entkommen. Das Bewusstsein macht dich krank, dieser Weg macht dich krank, dies Wiederholung macht dich krank, du kannst dir nicht entkommen. Dreh dich um! Ist ja auch eher kapitalistische, aus kapitalistischer Sicht gemachte Maßnahmen gewesen. Ich meine, man hat irgendwie geguckt, okay, wir müssen auf jeden Fall sorgen, dass die Leute weiterarbeiten, in welcher Form auch immer. So, okay, arbeitet halt zu Hause, dass die Hälfte irgendwie gar nicht drauf vorbereitet war oder halt schlecht vorbereitet war. Oder aber auch aus der anderen Sicht eigentlich gesagt hat, sie können zu Hause arbeiten, aber diesem vom Chef unbedingt überwacht werden zu wollen, weil man ja immer glaubt, die Leute arbeiten nicht, wenn sie nicht ständig überwacht werden. Das finde ich ein gutes Thema. So Homeoffice oder von zu Hause, es hat positive wie negative Seiten. Da würde ich auch gerne nochmal drauf zurückkommen. Jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Ich wollte darauf, was du gesagt hast, noch eingehen. Genau diese unterschiedlichen Maßnahmen, die erbracht werden können, um jetzt... Ich sehe das zweigleisig. Auf der einen Seite hätten Maßnahmen erbracht werden können, wo sich vielleicht auch die Zivilgesellschaft oder eine radikale Linke mehr dafür aussprechen gekönnt hätte, was wir ja auch versucht haben in einigen Sendungen, Nachbarschaftshilfen, Essensausgaben, zum Beispiel als solidarische Strukturen in der Gesellschaft aufbauen, unabhängig von der gegebenen Politik. Das wäre der eine Weg gewesen. Auf der anderen Seite, das ist ja gerade das, was mich bei dieser ganzen Impfdebatte irgendwie zum Nachdenken gebracht wurde, was es halt wirklich verdeckt. Und da sind wir auch an der Nichthinterfragung des kapitalistischen Systems. Ich glaube, zum Teil wäre es auch gar nicht so schlimm. Also vielleicht dünnes Eis so. Wie gesagt, ich finde auch, das soll irgendwann aufhören. Sollen sich wenige Leute infizieren. Aber auch diese... dass sich Leute infizieren werden, auch mit Impfung, das ist jetzt einfach nichts, wo man sich wundern muss. Das war vorher klar, dass es zu Impfdurchbrüchen kommen wird. Genauso wie es klar war, dass es Nebenwirkungen geben kann vom Impfen. Das hat nie jemand bezweifelt. Also, liebe ImpfgegnerInnen, das stand nie zur Debatte. Das verheimlicht niemand. Nur ihr bauscht es halt auf. Das ist der eine Punkt. Dann ich bin gleich fertig, worauf ich hinaus will, es war bekannt. Wie hätten wir darauf reagieren können, dass die Zahlen so oder so steigen? Mal abgesehen, dass 80% der Infizierten ungeimpft sind und die auch, die auf Intensivbetten liegen. Trotzdem, glaube ich, hätte man das, man hat ja gewusst, dass es passieren wird, so oder so mit Impfen oder nicht, dass die Zahlen irgendwann wieder steigen werden. Aber was hat man nicht gemacht? Man hat nämlich genau das nicht gemacht, was wieder Geld gekostet hätte, was eine Umstrukturierung unseres Gesundheitssystems bedeutet hätte. Sprich, wir entprivatisieren die Krankenhäuser, beziehungsweise die Krankenhäuser müssen keinen Profit mehr machen. Das wird ausgesetzt, im besten Fall ganz abgeschafft. Sie werden wieder vergemeinschaftet. Das Pflegepersonal braucht bessere Bedingungen. Es werden nämlich eher weniger, umso länger die Pandemie dauert, nicht mehr. Da könnt ihr Geschenke oder Klatschen den Menschen geben. Die Leute sind am Arsch und man kennt zum Teil halt auch Leute, die in Krankenhäusern arbeiten, die drehen am Rad. Das ist ein großes Problem, das wurde nicht angegangen. Business as usual. Wäre eine interessante Forderung, ist mir jetzt auch noch gar nicht eingefallen, habe ich nicht gehört, aus einer progressiven Link, was auch immer, also irgendwie aus irgendeiner Ecke, ich habe es aus keiner politischen Ecke gehört, quasi eine Profitpause sozusagen. Also dass man fordert, dass Krankenhausunternehmen während der Pandemie einfach alles reinvestieren müssen, also eine Reinvestitionspflicht im Prinzip. Hätte das ja auch sein können, also dass sie verpflichtet werden, quasi alle Gewinne zu reinvestieren und sofort die Infrastruktur dadurch zu verbessern. Und einfach mal 2 Jahre keine Gewinne machen dürfen. Wäre echt eigentlich eine interessante Forderung gewesen, die das Gesundheitssystem tatsächlich verändern hätte können. Ich würde es mit dem Gesundheitssystem halt gerne noch erweitern. Was ist denn alles das Gesundheitssystem und wo fängt denn Gesundheit an und Gesundheitsschutz? Ja, das finde ich nämlich, wir reden immer über das Gesundheitssystem, wenn Leute im Krankenhaus liegen, über die Krankenhäuser, über die Ärztinnen, Ärzte, über die Pflegekräfte und so weiter. Klar, das ist ja aber eigentlich das Krankheitssystem. Weil das sind die Menschen, die zum Kragen kommen, wenn die Leute krank geworden sind. Die Frage ist ja, wo waren die Forderungen, die dazu geführt hätten? Oder wo sind die Forderungen, die Maßnahmen, die eben dazu beitragen, dass die Menschen eben nicht erkranken? Also dass man eine Struktur in der Gesellschaft schafft, die dafür sorgt, dass Menschen nicht krank werden. Also das, ich meine, klar, eine radikale anarchistische Forderung kann nur sein, diese scheiß Arbeit sein zu lassen. Also überall, wo sie nicht sein muss, einfach sie nicht stattfinden zu lassen. Weil das ist ein Punkt, mit dieser, die ganze, also, ja, keine Ahnung, ich meine, das ist ja Schritt 1, oder? Völlig logisch, sinnlose Produktion sofort einstellen. Produktion von Scheiße, die keiner braucht, findet einfach nicht mehr statt und Leute versammeln sich nicht an Fließbändern, um sinnlosen Scheiß zu produzieren. Und, also das mal, das ist mal das eine. Das andere ist, dass, ja, vor allem das. Das ist einfach. Und diese Forderung gibt es nicht und jetzt gibt es auch nicht und jetzt ist es irgendwie eh nur noch Nadel rein und ab dafür. Ich meine, ich habe diese antisemitische, wie gesagt, diese Geschichte, dass sich die Mediziner zusammentun, um den Leuten zu schaden und so. Aber es ist auch ein fucking Geschäft. Es ist so ein Riesengeschäft. Ich gucke mir den Aktienmarkt an. Die Mitnahmeeffekte bei diesen Corona-Aktien waren zum Teil, die sind jetzt eingebrochen, gerade um 20%. Sind jetzt wieder bei 200 Euro, BioNTech lag irgendwie bei 300, zwischendurch mal 390 Euro, dann haben die Leute da Gewinne mitgenommen, brutal, ja, an der Börse irgendwie, haben die Aktie für 60 Euro gekauft. Es ist ein extrem krasses Geschäft und da gehen Milliarden über den Tisch, mal wieder. Und das ist natürlich für sich genommen einfach schon wieder so krass im Vordergrund auch von allem, also gerade dieser Aktien, dieser Börse, auch das hätte man natürlich unterbinden können, dass das börsendotierte Unternehmen werden können, sagen können, nee, hier geht es jetzt um was anderes. Hier geht es jetzt um die Herstellung von Impfstoffen, nicht um diese Gewinne, weil das ist alles, ja, ist halt völlig gestört einfach. In meinen Augen. Als Pech gebracht, hast mich nur belogen, du hast mich lächerlich gemacht. Mein Konto überzogen, du lachst noch mehr als Yoko Ono. Ja, es ist doch eigentlich auch vorher schon zu kritisieren gewesen, dass irgendwie so sinnlose Arbeiten wie am Fließband oder so, wo ich halt auch sage, das kann man doch auch automatisieren, weil es ist halt einfach scheiß Arbeit, die Leute gehen nach da kaputt. So. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man den ganzen Tag am Band arbeitet, dass man da irgendwie nach Monaten irgendwie noch das mit Freude macht oder da irgendwie auch nur ansatzweise Spaß macht, dass man übelst in der Maschinerie drin und auch nochmal auf das Krankenbetten zurückzuführen. Klar, also man hat ja um die Zahlen geguckt, jetzt eben auch gerade im Moment, wo man die Stufen gemacht hat, hat man immer geguckt, wie viele Krankenbettenplätze man hat. Aber man hat quasi nicht geguckt, wie geht's den Leuten, sondern jedes scheiß Bett kostet halt irgendwie Geld. Und durch die Privatisierung hat man einfach das Problem, dass das ja irgendwie wirtschaftlich sein soll. Aber man muss sich schon überlegen, so Krankheit ist halt einfach nicht wirtschaftlich, so da muss man halt investieren und da hängt doch auch irgendwo der Fehler mit drin. Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt so der Punkt, wo mich bei der ganzen Geschichte, ich meine, man muss das auch so, also das ist ja der Punkt, was mich zum Grübeln gebracht hat, so. Und mit dem nur aufs Impfen setzen, alles weiterhin so laufen lassen und sich dann wundern, obwohl es bekannt war, dass es trotzdem noch genügend Menschen gibt, die sich mit oder ohne Impfung infizieren. Und das ist halt einfach so, das war vorherzusehen, großer Fehler, auch die kostenlose Tests, also erstmal auszusetzen. Ich meine, das ist auch eine falsche Sicherheit, in der wir uns gewogen haben. Ich auch zum Teil, ja, zweimal geimpft, immunisiert, obwohl eigentlich klar war, dass das kein hundertprozentiger Schutz ist. So. Aber da ist halt die Frage. Ich will nicht sagen, ja, das sind mir die Ungeimpften, die sich testen lassen, lieber wie die, die sich geimpft haben. Aber ein bisschen was, wenn sich dann die Geimpften gar nicht mehr testen, jeden Scheiß machen, als ob wirklich das schon vorbei wäre, ist halt auch nicht die Lösung. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mir denken muss, das wird zu einfach, vielleicht ist das auch so ein vereinfachter Begriff, so, ich benutze ihn auch nicht gern, aber Aufmerksamkeitsökonomie, wie, man kann unsere Medien schon kritisieren, es ist keine Lügenpresse, die einfach irgendwie uns bewusst manipulieren will, aber wie funktionieren die Medien? Natürlich werden die Schiene von der Regierung mitfahren, von irgendwelchen Leuten, die sich klug präsentieren können, der Drosten zum Beispiel, obwohl der sogar eine Kritik hat, sich nur aufs Impfen zu verlassen, hat er gerade irgendwas gesagt, sogar Drosten sagt, hey, sich nur aufs Impfen zu versteifen, das war ein sehr großer Fehler. Das RKI hat es ganz aktuell gesagt, dass das Konzept, sich rein aufs Impfen zu verlassen und dann alles laufen und nicht funktionieren wird, weil die Hospitalisierungsrate trotzdem steigt. Und das ist ja auch wieder was, weißt, dass am Ende, das wird halt immer von Solidarität geschwafelt und ich kann es nicht mehr hören. Ich meine, das hatten wir schon mal in der Sendung zerlegt mit diesem Solidaritätsbegriff. Und weißt, Solidarität heißt für mich zum Beispiel, das ist auch was, wenn ich mit Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen, aus dummen Gründen. Ja? Also für mich gibt es unterschiedliche Gründe, aber es gibt halt auch wirklich viele dumme Gründe. Und einer der dümmsten Gründe ist diese Unterstellung mit so einem antisemitischen Bild, das sind irgendwelche Leute, die uns schaden wollen, weil das einfach Schwachsinn ist. Also das akzeptiere ich auch nicht. Das geht einfach nicht. Aber was natürlich schon ein Ding ist, ist, das, was halt auch nicht geht. Also ich habe jetzt gerade mit jemandem diskutiert, mit Jugendlichen, also mit einer Gruppe Jugendlicher, 16, 17, 18. Und da war halt einfach das Ding, wie ich gesagt habe, Leute, das geht aus menschlicher Sicht nicht, aus zwischenmenschlicher Sicht nicht, dass man die Leute in der Pflege damit belastet, dass ihnen die Menschen unter den Händen wegsterben. Das ist ja nicht einfach was zum Job gehört. Ja? Du rennst zu zehnt um so ein Bett irgendwie, versuchst jemanden am Leben zu halten und zack, ist einfach tot. Ich meine, das macht ja was mit dir. Und es kann kein Arschloch in dieser Gesellschaft hat das Recht, sich quasi des anderen Menschen zuzumuten. Stellst es ja auch nicht ab mit der Lochkarte, die du abends dann wieder in den Stempel aufmachst. Nee, Mann, das macht die Leute ja fertig. Das nehme ich ja mit, ja, wenn jemand mit irgendwie 25, 26 Jahren irgendwie in der Pflege arbeitet, jetzt da reinrutscht in diese Pandemie, sich vorgestellt hat, irgendwie Menschen gesund zu pflegen und jetzt irgendwie da rumrennt und ja, also das fickt dich ja. Das macht dich ja fertig. Das ist ja wirklich eine krasse, ich glaube wirklich, dass das, wenn ich mir das vorstelle, eine richtig krasse Erfahrung ist, wenn du tagelang versuchst, Symptome, also das ist ja so, es werden ja dann nur noch Symptome irgendwie, da eine Spritze rein, hier ein Medikament und irgendwie gucken, wie es irgendwie gehen könnte und du rennst da rum, du reibst dich auf, da gehst du auch nicht in den Feierabend, oder? Ich meine, dann bleibst du da 12 Stunden irgendwie und ballerst da durch und versuchst irgendwie den Menschen am Leben zu halten, dann ist einfach tot, ich meine, du bist am Arsch danach. Und das ist was, das darf überhaupt niemand jemand anderem zumuten durch sein Verhalten. Das ist das eine. Das andere finde ich aber, was diese, also das ist mal das eine, das finde ich ist ein ganz hartes Argument und da gibt es auch keine, also ich weiß nicht, ich habe da auch mit dieser Gruppe Jugendlicher gesagt, ist doch mir egal oder so. Genau, das ist aber ein ehrliches Argument, ist mir egal. Okay, du bist halt ein Arschloch, ja. Menschen sind dir egal. Mhm. Ist schon okay, ja. Verstehe ich. Also, keine Ahnung, okay, ich hoffe, du findest irgendwie einen Zugang so zu Menschen, dass sie dir irgendwann nicht mehr egal sind, weil vielleicht bist du ihnen egal, deshalb und so weiter, ne. So ist es bei dieser Gruppe wahrscheinlich auch. Aber das ist mal eine Sache, wo ich sage, das darf man überhaupt nicht zumuten. Und das andere ist, und das finde ich, jetzt kippt es aber eben, also das finde ich das menschliche Argument. Und jetzt kippt das Ganze aber in so eine autoritäre Verklärung, wenn man dann sagt, ja genau, und weil man das nicht darf, und das finde ich aber schwierig, weil ich das Argument selber schon fast mag, oder was ich mag es eigentlich nicht, aber wenn man dann sagt, naja, okay, dann ist es jetzt halt so, wir machen einen Laden auf und wer sich nicht impfen lässt, der wird jetzt halt infiziert. Also jetzt, wir machen jetzt halt eine Durchseuchung. Ja? Das ist schwierig. Weil einerseits finde ich das ja schon fast richtig zu sagen, wenn jeder Mensch die Möglichkeit hat, und das muss man jetzt tatsächlich beim Impfen sagen, finde ich, es ist sehr unbürokratisch, sehr einfach und wirklich einfach möglich. Also du kannst in die Postgalerie gehen, irgendwie in so einen Impfstand und dich da impfen lassen. Wirklich mega unkompliziert. Hat sehr niedrige Hürden. Und jetzt aber es ist das schwierig, weil dann zu sagen, naja, okay, wenn es jeder kann und die Leute, die nicht wollen, die kriegen es dann halt ab. Jetzt komme ich in einen Laberflash, noch zwei Sätze will ich aber sagen, weil das ist jetzt ganz schwierig. Jetzt hat mir mein Hausarzt hier aus Karlsruhe erzählt, er ist ein Patient verstorben, Impfgegner, hat halt gesagt, schon viele Grippen gehabt, ich habe jedes Jahr Grippe, ich komme da voll gut durch und so, mit Grippeviren komme ich zurecht, gutes Immunsystem, blablabla. So, er möchte sich nicht impfen lassen. Dann kam mit Symptomen in die Praxis, hat er gesagt, lass mal einen Abstrich machen. Dann hat er gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, brauche ich nicht, ich habe Grippe, ich weiß, was das ist, ich komme da durch. 3 Tage später, krasse Symptome, Krankenhaus, musste natürlich einen Abstrich machen, sonst hätten sie nicht reingeholt, Covid. 2 Tage später, tot. Ja, so, jetzt bleibt die Frau übrig. Die Frau ist völlig im Arsch, weil die das irgendwie auch irgendwie mitgetragen hat, dass sie gesagt hat, ja, es könnte was dran sein, vielleicht impft man sich nicht und so, bla bla bla. Und die ist ja aber übrig und das finde ich genau das, dass die Leute, die sagen, nö, ich mache das nicht und so, die muten ja anderen Menschen was zu, also ihrem Umfeld, ja. Das ist so ein bisschen das Schwierige. Also das finde ich so, es gibt das menschliche Argument, niemand darf jemand anders sowas zumuten. Also das ist ja auch mies zu sagen, ich scheiß da drauf, dann verrecke ich, dann bleibt meine Familie übrig. Das ist ja voll kacke einfach. Das ist ja unsolidarisch. Da sind wir nämlich wieder beim solidarischen Punkt. Genau, ne? Da sind wir beim solidarischen Punkt. Aber das ist, und das, darüber würde ich gerne mit euch diskutieren, weil ich das einen interessanten Punkt in diesem autoritär, anti-autoritär. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, die Menschen, die eine Impfbereitschaft haben, das ist nämlich in so Awareness-Debatten ganz oft. Ja, da muss man dann aware sein, so achtsam gegenseitig, bla bla. Was für mich auch nicht geht, und das ist vielleicht schon ein bisschen eher ein egoistisches Argument auch von mir, ist jetzt zu sagen, auf unbestimmte Zeit, also ich habe jetzt bereit, mich impfen zu lassen, ja, und ich werde auch diese komische Booster-Impfung machen. Ich habe es überlebt bisher, hallo, ich lebe noch. Handyempfang ist auch noch normal. Leider, ich hätte gerne 5G-Gespritzt gekriegt, wäre echt geil gewesen. Aber jetzt diese Durchseuchung ist das eine. Macht man das jetzt? Was wird ja jetzt gemacht? Also die Leute sagen, wow, was ist denn jetzt los? Naja, das Argument ist ganz einfach. Impfangebot ist da, jeder kann sich impfen lassen. Wer es nicht will, kriegt halt die Seuche. Ist eine Durchseuchung, wird jetzt einfach gemacht. Das passiert gerade. Natürlicherweise halt. Ja, auch mit Absicht. Also deshalb macht man ja auch keine anderen Maßnahmen, weil man das ja jetzt einfach passieren lassen will. Das ist eigentlich, deshalb finde ich es auch gut, dass du sagst, worüber regt ihr euch eigentlich auf oder so? Also ihr bauscht es auf. Das ist so. Und wenn man das macht, so wie das die Impfgegner witzigerweise ja gefordert haben, immer Herdenimmunität über Durchseuchung, dann knallt halt der Laden, gell? Und die Leute fallen halt auch aus den Latschen, das ist ja ganz klar. Mir ging es aber um was anderes, dieses autoritäre Argument, das, was mich so mitnimmt. Das eine ist menschliche Argument, hatten wir jetzt. Niemand darf dem anderen das zumuten. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine Zumutung quasi, dass die Leute, die eine Impfbereitschaft haben, sich jetzt auf also, dass die Leute, die impfbereit sind, jetzt so aware sind den Leuten, die keinen Bock drauf haben. Also dann gucken, dass die sich nicht anstecken können quasi. Das geht auch nicht. Also das ist auch eine komische Art von Solidarität, wenn die Leute jetzt eine Impfbereitschaft haben und damit dazu beitragen, das Infektionsgeschehen zumindest zu verlangsamen oder zu verändern. quasi die trotzdem die ganze Zeit eingeschränkt bleiben oder sich selber auch einschränken. Solidarische Menschen schränken sich ja eher selber ein, um die Leute, die auf Impfen keinen Bock haben, nicht zu infizieren. Ich meine, das ist auch ein Solidaritäts... Ja, ich meine, man kann sich halt meine Hände nicht sehen, aber ich mache so, das ist auch schwierig, finde ich auch sehr schwierig. Ja klar, also zum einen kann man sich da halt, man darf sich da einfach nicht ausruhen, also man darf nicht denken irgendwie, ja, ich bin geimpft und jetzt kann mir eh nichts mehr passieren, ich bin jetzt der Superheld. So, das ist einfach Irreführung, ist ja auch quasi eben das, was wir vorher auch schon angesprochen haben, man schenkt den Leuten einen Irrglaube, wenn man sagt so, hey, lass dich impfen und dann bist du komplett safe. Aber das wurde ja auch nie gesagt, aber dadurch, dass es so krass dann propagandiert wurde, ist es einfach bei den Leuten so angekommen und die denken jetzt alle, okay, ich lass mich impfen und dann kann ich meinen Scheiß wieder leben, so wie es vorher war. Aber dass wir dieses fucking Virus einfach noch wahrscheinlich lebenslang haben werden, ist halt einfach ein Fakt und auf das muss man sich irgendwie auch einstellen. Also so scheiße, wie es ist. Krank, krank, krank, krank, krank von der Gesellschaft, krank von der Szene, krank von der Welt, krank vom Leben, krank, krank, krank, krank, ich bin krank, ich bin krank, krank von deinen Dogmen, krank von unseren Ketten, krank von deinen Götzen, krank von deinem Käfig, krank von eurer von deinen Regeln, krank von deiner Welt, krank von deinem Leben, krank, ich bin krank, krank von deiner Wahrheit, krank von meinen Lügen, krank vom Steine schmeißen, krank vom Scheiße fressen, erstick an deinen Lügen, erstick am Silberlöffel, krank von deiner Gier, nach noch mehr Macht und Geld, krank, ich bin krank. Ich bin krank! Krank und funktioniert Fahrrad von der Maschine, die ihr lenkt. Komm auf fragenden Gewissen, den Gefühl, das ihr nicht kennt. Kampf auf gleichen Recht für alle, das nicht für alle gilt. Kampf auf Mantel des Schweigens, in den ihr das Unrecht hüllt. Ich bin krank! Du bist krank! Wir sind krank! Ich meine, ich finde es schon spannend, was ihr gesagt habt, so und sehe das auch so auf jeden Fall. Ich finde halt trotzdem, dass ich könnte was dazu sagen, was da auch das Autoritäre ist, so sich nicht impfen zu lassen und sich auf einer komischen Form von persönlichen Freiheit zu berufen, wieso das autoritär ist. Und das ist nämlich genau dieses neoliberale, kapitalistische Denken von Freiheit, so ich bin meines eigenen Glückes Schmied, so wo immer die Leute, die schwächer sind, auch wenn sie nichts dafür können, einfach runterfallen. Ich meine, worüber wir noch nicht geredet haben, ist zum Beispiel Patente freigeben und so weiter und so fort. Das ist so ein Punkt. Ich finde halt immer noch, dass es halt bis zum gewissen Punkt eine ganz wichtige Diskussion ausklammert. Und da hast du schon angesprochen mit, jetzt passiert ja genau diese Durchseuchung dadurch, dass es gar keine anderen Maßnahmen gibt und es wird halt so dargestellt. Ich bin mir auch da gar nicht sicher, ob das bewusst als Strategie gefahren wird und man umschifft es mit blumigen Dingern. Die Leute müssen sich halt einfach nur mehr impfen lassen, so. Und jetzt gibt es ja auch bald Medikamente. Ja, schon. Ich meine, bis zum gewissen Punkt, glaube ich, können die Leute auch gar nicht anders denken, weil sie, ob Grüne, FDP, SPD, CDU, AfD sowieso und scheiß drauf irgendwie, natürlich können die nicht auf die Idee kommen, dass grundlegend was in unserer Gesellschaft falsch läuft. So, dass solche Maßnahmen wie mal unser Bildungssystem auszurüsten für so eine Pandemie zum Beispiel, oder Unbildungssystem kann man auch sagen, je nachdem, wenn man eine Kritik an unserem Bildungssystem jetzt, man könnte von hundern stehen, aber so ganz viele Probleme. Unser Konditionierungssystem. Ja, ganz Disziplinierungssystem. Ganz viele gesellschaftliche Zweige, wo eingegriffen werden könnte, um deutlich die Infektionszahlen runterzuschrauben, daran kann gar nicht gedacht werden. Das war mal ganz kurz, als Regierungen überall auf der Welt plötzlich in Panik gefallen sind, der erste Lockdown, wo plötzlich alles stillstand. Komischerweise musste ich trotzdem arbeiten, weil ich in einem Job arbeite, viel im Freien und so. Aber da war plötzlich nichts. Es war aber auch angenehm, mal in der Stadt unterwegs zu sein und auf der Autobahn und alles war auch mal angenehm. Fand ich auch gut. Ja, wurde aber halt auch nicht so die psychischen Folgen für viele Menschen. Und da sind wir beim Homeoffice. Was ist denn jetzt? Wer hat denn dann die Kinderbetreuung gemacht? Das waren meistens dann doch weiterhin die Frauen. Also auch bei, man müssen vielleicht Personen. Auch Leute mit unserem Denken sich an die Nase fassen. Auch Leute, die ähnliche Gedanken haben wie ich, waren es im Zweifelfall die Frauen, die sich neben ihrem Homeoffice noch um die Kids, die nicht zur Schule durften, gekümmert haben und so weiter und so fort. Mhm. Die alleinerziehende Menschen irgendwie, was das für die Kids gewesen sein muss, gar keinen sozialen Kontakt mehr zu haben. Und wie dann über die Jugendlichen geschimpft wurde, die es dann halt trotzdem mal gemacht wurde, weil sich niemand drum gekümmert hat. Naja, und Gras war ja auch einfach, das hatte ich jetzt gerade in Bezug auf die Jugendhilfe auch gestern so eine Veranstaltung. Das war ja auch einfach, dass die Leute an der Basis quasi in der Care-Arbeit, also in der Jugendhilfe auch, einfach weitermachen mussten, als wäre nichts. Also musste man ja einfach machen. Es gab ja auch keine Option, jetzt zu sagen, man entlässt die Klienten oder so. Man muss ja sich um die Menschen kümmern. Und die Behörden, die super schlecht ausgestattet sind, haben einfach die Rollläden runtergemacht. Jobcenter, Ausländerbehörde, Jugend, also sozialer Dienst und so. Die haben einfach die Rollläden runtergemacht und sind nach Hause gegangen und haben gesagt, sie gehen jetzt Homeoffice, ja. Richtig krass. Und das ist einfach nicht mehr erreicht. Und die haben einfach, und das finde ich ist ein ganz, ganz elementaren Punkt an dieser Homeoffice-Scheißdebatte, die ich richtig zum Kotzen finde. Und ich finde auch diese Maßnahme richtig zum Kotzen. Herzlich willkommen, jetzt wisst ihr das. Weil Office, Homeoffice heißt, das betrifft einfach nur Menschen, die einen fucking Office-Job haben. Und Office-Job-Menschen sind in der Regel Menschen, die koordinierend tätig sind, in der Regel oftmals, nicht immer, es gibt auch andere Office-Jobs, aber ganz, ganz oft sind die Office-Job-Menschen die, die schon in der Position sind, wo sie über andere Menschen bestimmen. Und die Menschen, über die sie bestimmen, weil sie organisieren ja was an ihrem Schreibtisch, also sie müssen ja an ihrem Schreibtisch was tun, ja. Ich rede jetzt nicht von der ganzen IT-Branche, Medien, kreativ, Bullshit, sondern von Leuten, die wirklich koordinierend tätig sind und über anderen Menschen stehen, die überhaupt das Privileg haben, sich an den scheiß Schreibtisch zu setzen und da ihre Arbeit zu verrichten. Und die Leute, und das ist nämlich der Punkt, über die sie von ihrem Schreibtisch aus bestimmen, die sie koordinieren, die haben in der Regel gar nicht die Chance gehabt, in dieses Homeoffice zu gehen, sondern die waren auf der Baustelle, waren im Krankenhaus, waren im Kindergarten oder waren irgendwie in der Care-Arbeit, waren auf dem Bau, Bau haben wir schon gehabt, waren im Straßenbau, waren überall. Waren im Supermarkt. Fuck it, Alter. Die zum Beispiel Tankstellen. Haben beschissensten bezahlt. Sind Straßenbahnen gefahren. Mit der härtesten körperlichen Arbeit. Fuck it, die haben alle gearbeitet. Scheiß Debatte für einen sowieso schon total privilegierten Teil der Gesellschaft. Und dann, und ich muss sagen, jetzt in den Behörden auch, die gehen jetzt alle ins Homeoffice. Alter, die haben eh schon alle Einzelbüros. Die haben eh schon das Privileg, dass sie alle ein eigenes Zimmer haben, in dem sie sitzen, was weiß ich. Und dann hauen sie noch ab. Ist eine Scheißdebatte und ist auf jeden Fall ganz klar orientiert an bürgerlicher Mittelschicht und an deren Privilegien. Und überhaupt nicht, es hat überhaupt nichts mit Solidarität zu tun. Gerade diese Homeoffice-Debatte, Solidarität am Arsch, Alter. Da steckt kein bisschen Solidarität im Sinne, wir für die ganze Gesellschaft drin. Ja, war halt aber auch erstmal einfach eine einfache Lösung, ne? Also so, du hast Leute, die im Büro arbeiten, sollen sie halt so von zu Hause arbeiten. Internet gibt's ja überall. Es war halt einfach, glaube ich, in dem Fall auch wir kriegen das voll gut in den Griff, yo. Gehen alle nach Hause arbeiten von zu Hause, aber dass es halt die Leute gibt, die einfach gar nicht von zu Hause arbeiten können. Ich meine, das wäre ja auch mal ein spannendes Thema, über diese Digitalisierung zu sprechen. Ich meine, ich komme ja aus einer Generation, um die Jahrtausendwende haben wir gedacht, so das Internet und Digitalisierung, eher voll das demokratisierende Moment so. Und wenn man jetzt schaut, was da passiert, ich sehe auch Homeoffice und so weiter, umso mehr digitalisiert wird halt die Gefahr der Überwachung. Das muss kein, nicht mal ist nicht nur eine Gefahr. Ich kriege von Microsoft im Büro Berichte zum Teil über Teams, in denen Microsoft Teams, in denen ich bin, das passiert ganz automatisch, kriegst du da quasi erstmal eine Selbstauswertung, wie viel Prozent der Zeit du effektiv an deinem Computer gearbeitet hast, also wie viel du auf den Servern unterwegs warst und wie viel du im Internet gesurft bist. Das kann jeder fucking Chef ja auch sehen. Naja, also, ich meine, es ist halt die Frage. Ich meine, ich will da gar nicht in irgendeinen Primitivismus rein. Ist auch eigentlich nicht das Thema. Aber ich meine, Abhängigkeit. Am Ende müssen wir aber alles kaputt haben. Abhängigkeit von der Digitalisierung wird zunehmen. Ich glaube, die Leute können irgendwann, wenn das Internet ausfällt, wird die Gesellschaft zusammenbrechen. Richtig das. Und so weiter richtig und so fort. Kann man auch mal drüber diskutieren. Und trotzdem ist es cool, dass es Internet gibt. Es gibt coole Möglichkeiten. Aber natürlich hat es die Gesellschaft nicht geschafft, das unkommerziell zu halten. Naja, und Internet und Klimawandel ist natürlich auch ein spannendes Thema. Ist auch wieder ein spannendes Thema. Musikstreaming habe ich letztens gelesen. Also war mir nicht bewusst, ja, aber Musikstreaming zum Beispiel ist brutal. Also Spotify und so, schöne Sache, macht Spaß. Hast irgendwie mega die Mucke-Auswahl immer dabei, im Auto vor allem und so. Aber ich google es jetzt auch mal kurz. Aber die Klimabilanz ist richtig, richtig krass. Kommen wir auch nachher noch zum anderen Thema. Meint vielleicht, je nachdem, ich wie meine, wir können auch gerade switchen. So ein Übergang werden dann quasi. Ah, jo. Ich meine, wir hatten uns überlegt, weil wir auch aus unterschiedlichen Gründen relativ alle spontan gemacht haben, daher auch diese Diskussionsform. Ich meine, wir hätten noch zwei andere Themen, über die wir sprechen wollen, also Möglichkeiten. Zum Beispiel war ja auch gerade der Klimagipfel in Glasgow. Ich bin nicht so richtig informiert, ich habe das so nebenbei halt auch so ein bisschen verfolgt, aber nicht so wirklich, weil mir eigentlich schon klar war, was da rauskommt. Ich meine, ähnlich wie bei der Ampelregierung. Ich meine, wen wundert's, dass jetzt plötzlich da die ganzen Klimaschutzgeschichten irgendwie scheitern oder einfach nicht ausreichend sind? Ich meine, klar, wir haben auch schon über Parlamentarismus geschimpft, da kann man viel drüber reden. So. Ich meine, und genauso ist es halt beim Klimagipfel in Glasgow. Wie lange gibt es den Klimagipfel schon? So seit 40 Jahren ungefähr? Stimmt. Ja, und es gab 26 Klimagipfel so, und es kam halt nie wirklich was dabei raus und halt zu keine Ahnung. Ja, es ist halt schwierig. Was erwartet man da, wenn dann, ich meine. Gehen wir jetzt schon direkt dahin oder wollen wir noch irgendeinen Abschluss finden? Ich meine, im Endeffekt sind wir da schon drin. Wir können dieses Corona-Geier. Ich fände es cool, wenn wir noch so eine kleine Abschlussrunde dazu machen, was jetzt tatsächlich aus unserer antiautoritären Sicht mögliche Forderungen wären. Also wir haben schon so ein paar Sachen vielleicht mal zusammenfassend. Also was ich sagen kann, für mich ist nur akzeptabel, wenn es universalistische Forderungen sind, die alle Menschen mit einschließen. Und die können zum Beispiel aus meiner Sicht, das ergibt sich von ganz alleine, wenn man drüber nachdenkt, wie führt man dieses menschliche Argument aus, dass man sich gegenseitig nicht das Sterben zumuten darf, ja, also weder den Pflegekräften noch irgendwelchen anderen Leuten, dass man es irgendwie gut macht, dass die Menschen ihre Freiheit behalten, sich auch kritisch mit was auseinanderzusetzen, nicht auf antisemitische Art und Weise, sondern einfach kritisch, keinen komischen Freiheitsbegriff. Am Ende kommt für mich, das ist irgendwie, mir fällt überhaupt kein Bereich ein, wo man Argumente anders ausführen könnte, als dass am Ende eine Forderung dabei rauskommt. Es muss universell sein und solange es im Kapitalismus gehen soll, kann es nur scheiße sein. Es kann für mich keine radikale Forderung geben, die nicht gleichzeitig die kapitalistische Produktionsweise mit in Frage stellt. In allen Lebensbereichen. Also diese Krise, diese Pandemie solidarisch zu überstehen, kann eigentlich nur funktionieren, wenn man das Wirtschaften vollständig in Frage stellt. Außerdem auch könnten wir jetzt auch keinen nach chinesischem Modell ist genauso zum Kotzen. Also autoritär-kommunistisch ist genauso schlecht. Ja, das stimmt nur. Da stelle ich mir halt gerade die Frage. Ich glaube, da müsste es halt ein breites Umdenken halt geben. Also auch von einer Gruppierung, von denen man es vielleicht erwartet halt auch, mitteilen auch einer vielleicht aus anderen Gruppierungen, so wenn jetzt ich von einer antiautoritären radikalen Linken würde ich den Mut erwarten halt wirklich mal so da offensiv an die Sache ranzugehen, bestimmte Sachen einzufordern. Man wird immer von irgendwelchen Leuten, wird man Gefahr laufen, als Schwurbler zu gelten, nur weil man den ganzen Spaß nicht einfach kommentarlos mitmacht, sondern ganz klar unterscheidet, was macht Sinn und was macht nicht Sinn und für wie verlogen ist die ganze Debatte zum Teil. Und ich glaube, sowas bräuchte man als erstes, mal so eine breite Debatte darüber, was ja versucht wurde mit Zero Covid, was versucht wurde, Peter Nowak hat ja so einen Podcast. Mhm. Also es waren zumindest mal Versuche. Ja. Peter Nowak, das hat ja auch versucht mit an einigen anderen Leuten, sich da kritisch mit den Corona-Maßnahmen auseinanderzusetzen, ohne es zu verleugnen, ohne die Sinnhaftigkeit von Maßnahmen darzustellen. Nur wurden bestimmte Maßnahmen halt auch mal auseinandergenommen. Was bedeutet das? Woran muss man auch gucken? Was ist der Begriff von Gesundheit überhaupt? Genau, also was ist, wir reden immer, das finde ich einen wichtigen Punkt. Es wird immer Gesundheitssystem gesagt und es geht immer an dem Ort, wo die Menschen krank sind. Ganz komische Sache, warum eigentlich? Und dann, was halt für mich eben noch eine zentrale Rolle spielt, und das ist so, glaube ich, mein Abschlusssatz, ist wirklich, ich möchte Menschen dazu aufrufen, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer dieser Sendung, sich wirklich immer auch in Diskussionen, in die ihr geratet, radikal aufzustellen und immer in die Tiefe zu fragen. Immer, wenn die Leute ihre Argumente führen, zu fragen, wo schützt es alle Menschen? Wo geht es hier wirklich um Menschen? Geht es wirklich gerade um Menschen und um Menschenleben? Ist es wirklich das, worüber wir gerade reden? Oder reden wir über Einkaufsprivilegien? Reden wir darüber, seine Privilegien ausleben zu dürfen? Oder was weiß ich, ich will jetzt nicht sagen, eben nicht primitivistisch, aber worüber reden wir eigentlich wirklich? Genau. Ist es gerade ein Argument, wo es um den Schutz geht von Menschenleben? Ist es wirklich so? Und in den ganzen Maßnahmen und in den allermeisten Sachen, die dann angeführt werden, ist am Ende nicht so. Wenn man in die Tiefe fragt, geht es darum, dass die Arbeit ausgeführt werden kann, dass die Arbeit Lohn und Brot erzeugt, dass mit Lohn und Brot die Freizeit gestaltet werden kann und so weiter. Dieser ganze Ablauf des kapitalistischen Kackladens ist nämlich am Ende das, worum es die ganze Zeit oftmals, es gibt natürlich auch die Menschenleben, aber ganz oft geht es darum. Und ich finde es wichtig, dass jeder einzelne Mensch, der sich da kritische Gedanken macht, am Arbeitsplatz, überall, also einfach transformativ auch in die Gesellschaft einwirkt und nicht die Leute ihre Scheiße einfach erzählen lässt. Genau. Mein Gott, wenn man als Schwurbler gilt, dann ist halt so. Genau, und da würde ich nämlich einhaken, und das ist mein Schlusswort, sich kritisch damit auseinanderzusetzen, hält niemanden trotzdem vom Impfen ab. Also wie gesagt, ich halte die Impfung sinnvoll, aber aus anderen Gründen oder vielleicht aus ähnlichen Gründen, aber das reicht mir nicht. Es reicht mir einfach nicht, mich darauf auszuruhen, zu sehen, bei den ganzen die Impfdurchbrüchen, was klar war, von mir aus auch gibt es manchmal Nebenwirkungen, das nehme ich mal beiseite, weil das ist für mich kein Argument, da hauen wir uns genügend Scheiße rein mit Nebenwirkungen, beschwert sich kein Schwein. Ich kann mich kritisch mit diesen Maßnahmen auseinandersetzen und kann trotzdem die Pandemie ernst nehmen. Nur will ich kein Duckmäuschen sein und sagen, jo, ich habe Angst, oh, ich kann damit jetzt nicht umgehen, weil ich nicht automatisch sofort eine klare Lösung des Problems habe. Aber ich habe Lösungswege, wie ich mich dem annähern kann. Und da brauche ich aber auch eine Kritik an den staatlichen Maßnahmen, weil ich sehe da einfach Kritik daran. Ich kann das nicht durchgehen lassen und dann sehe ich das so wie du, wenn ich mit meiner Kritik an den Maßnahmen, obwohl ich die ganze Pandemie vielleicht sogar noch ernster nehme, wie manche anderen, die sich einfach impfen lassen, wenn ich dann als Schwurbler gilt, dann ist es halt so, aber ich mache mir wenigstens Gedanken darüber und ich bin geimpft, werde mich auch boostern lassen, dann mit der Zeit, ich nehme Abstand, ich probiere Rücksicht zu nehmen, aber das reicht für mich einfach nicht. Mein Schlusswort ist eher so, hinterfragt mal euren Freiheitsgedanken, also definiert vielleicht mal für euch selbst euer Verständnis von Freiheit neu, auch den Begriff der Gesundheit, also wie wird er definiert und wo zählt man als gesund und sind wir nicht alle ein bisschen durch und krank. Stellt euch gegen den Staat, denn der Staat ist scheiße, kann man nicht oft genug betonen. Und das war's für mich. Ich habe einen Abschluss-Gag sozusagen. Hier, ganz aktuelle Nachricht, Cambridge DPA, also Deutsche Presseagentur AFX, Börsennews. Der Pharmakonzern AstraZeneca will seine Corona-Impfstoffe nicht länger zum Selbstkostenpreis abgeben. Das britisch-schwedische Unternehmen teilte am Freitag mit, dass es mehrere gewinnorientierte Vereinbarungen für 2022 unterzeichnet habe und moderate Erträge erwarte. Zitat irgendwie von irgendeinem Heini da. Das Virus wird endemisch. Was bedeutet, dass wir leben, lernen müssen, damit zu leben, sagt AstraZeneca-Chef Pascal Soriot. So, und das ist doch schon selbstredend. Das heißt, wenn wir jetzt alle unser Leben lang mit dieser Scheiße leben, dann muss man wenigstens damit Geld verdienen. Ja. Damit ist doch schon alles gesagt, oder? Ja, und damit ist aber auch schon gesagt, ja, ich meine, mit dem Impfen allein ist es nicht getan. Wie ihr gehört habt, ja, AstraZeneca bereitet sich ja schon darauf vor, dass sie weiterhin damit Geld machen kann. Ja, dass sie jetzt anfangen, die haben zum Selbstkostenpreis das produziert, dass sie sagen, ja, wenn es für immer bleibt, muss man wenigstens einen Markt draus machen, muss man wenigstens Geld damit verdienen. Das ist ja klar, oder? Also Leute, bitte. Naja, dann würde ich mal sagen so, viel Gebabbel, spielen wir mal ein bisschen Musik und dann geht's weiter. Fuck the system. Hier stehen wir, vor uns die Wüste, um uns der Wohlstand, hinter uns Jahre vertaner Zeit und fehlender Taten, Jahre des Zögerns, man kannte die Fakten und war nicht bereit. Aber jetzt können wir nicht mehr warten. Keine Zeit für die Leugner und Fatalisten, für die Bequemen und die, die so tun, als ob sie es nicht schon seit Jahren wüssten. Für die, die streikende Schüler als unvernünftig verlachen. Einzig unvernünftig ist es doch, jetzt einfach so weiterzumachen. Hier stehen wir mit dem Kummer und mit der Wut über sterbende Arten und Meere voll Müll und der Angst vor der kommenden Flut. Ein begrenzter Planet und unendliches Wachstum, dass das nicht geht, ist doch trivial. Jetzt Verzicht oder später Vernichtung, ist das echt eine schwierige Wahl? Keine Zeit für die Leugner und Fatalisten, für die Bequemen, die, die sich nicht interessieren, obwohl sie es eigentlich müssten. Für die, die Protest unter aussichtslos verbuchen, wirklich aussichtslos wäre es nur, wenn wir es nicht versuchen. Hier stehen wir wie die Maus vor dem Mähdrescher und harren aus, dass es uns überrollt. Die Maschine ist gierig nach Wachstum, keiner lenkt, keiner hat so gewollt. Sie läuft wie von selbst und so effektiv, und weil kaum einer gerne verzichtet, läuft die Maschine halt weiter, die alles verwertet und alles vernichtet. Wir haben keine Wahl, wir haben keine Wahl, sagen die Mäuse und graben sich ein, wenn sie rauskommen, ist alles staubig und kahl. Der Planet kann uns alle ernähren, doch er darf niemand gehören. Ich weiß, Geld kann nicht alles, aber mit Geld kann man alles zerstören. Ja, jetzt musste der Kollege leider gehen. Wir haben es ja schon ein bisschen andiskutiert gehabt, beziehungsweise angekündigt. Wir hätten eigentlich noch ein, zwei Themen. Genau, und zwar dieser Klimagipfel. Und dann wollten wir ja eigentlich noch was zur Lage an der polnischen und belarussischen Grenze was erzählen. Wir haben uns bei dem Corona-Thema ziemlich aufgehangen, deswegen wird das jetzt ein bisschen kürzer wahrscheinlich, was ein bisschen schade ist, weil es halt auch zwei wichtige Themen sind. Aber wir müssen halt auch immer ein bisschen auf die Zeit gucken, leider. Wir haben ja zwar schon 2 Stunden, aber wie ihr uns kennt, wir Bubble-Säcke könnten wir auch 3 oder 4 Stunden machen. Säckinnen. Und Säckinnen, du hast recht. Genau. Und zwar waren wir ja schon bei Glasgow so ein bisschen, ne, beim Klimagipfel. Ja, ich meine, im Endeffekt, glaube ich, hatte ich schon alles gesagt. Man kann eigentlich nicht arg viel von erwarten. Man kennt es ja eigentlich, es gibt es ja schon ein paar Jahrzehnte und es gab schon, was weiß ich, wie viele Klimagipfel, genauso auch wie G20, G8, G was weiß ich was Gipfel, wo alles besprochen wird. Die Thematik ist seit Jahrzehnten bekannt. Ich muss gestehen, ich gehöre auch zu einer Generation, die das so ein bisschen verschlafen hat, obwohl auch schon in den Nuller- und Zehnerjahren irgendwie das ein Thema war, aber es war halt nie so präsent. Jetzt gibt es Fridays for Future, Ende Gelände, Extinction Rebellion, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, so halb. Genau, also es gibt ja jetzt schon Bewegung. Es stellt sich jetzt nur halt die Frage, was ihr jetzt mitbekommen habt. So, was war da bei diesem Klimagipfel? Es wurde, ein paar Staaten haben sich zum Kohleausstieg verpflichtet, was aber nochmal auch Änderungen gab. Dann haben sich die USA und China zu irgendeinem Klimaabkommen geeinigt, wo ich jetzt sage, spannend, wenn es funktionieren würde, aber dem vertraue ich auch nicht ganz. Und viele Sachen, die da sind, halt auch alles nur Versprechungen ohne wirklichen verbindlichen Grund. Ja, und vor allem werden halt auch Sachen verhandelt, die eigentlich nicht verhandelbar sind. Also vom Klimawandel sind wir einfach betroffen und das Klima heizt sich immer weiter auf und es ist klar, dass wir jetzt schon eigentlich übelst hinten dranhängen und trotzdem wird irgendwie noch gesagt, so, ja, das ist, ne, es ist so das Prinzip wie beim Snoosen am Handywecker morgens. Man denkt so, ah ja, aber 10 Minuten gehen noch, aber eigentlich ist schon Zeit zum Aufstehen. Ja, genau. Und im Endeffekt, was sich da halt auch wiederholt, wieso ist denn das so? Und zwar halt, weil halt nie wirklich an die Grundlage der Problematik herangegangen wird. So, es wird von Green New Deal gesprochen und ja, schön, da kann man sich einigen, aber ja, das wird auch gemacht, so damit man sich halt auch keine Gedanken machen muss, in welchem Wirtschaftssystem, wie konsumieren wir, wie produzieren wir, wie wird ja, wie kommt die ganze Scheiße zustande? Ich meine, es gibt genügend Statistiken, wo das ganze CO2 in unsere Atmosphäre herkommt. So. Das kommt halt von den Industriestaaten und das kann man auch schauen, was seit dem 18. Jahrhundert die einzelnen Staaten irgendwie verbrochen haben irgendwie. Und das ist eigentlich eindeutig. Das sind halt die Staaten, die den Kapitalismus als ersten oder die Industrialisierung und damit halt auch das kapitalistische System eingeführt haben, in einem bürgerlich-demokratischen Gewand, genau. Und irgendwie kann man sich da ja schon mal Gedanken machen, aber es wird halt auch nicht gemacht. Und von daher können gar nicht so wirkliche ernsthafte Maßnahmen dabei herausspringen, was ja auch von der Climate Justice Bewegung, nenne ich es jetzt mal, auch erkannt wird, dass diese ganzen Maßnahmen, die jetzt versprochen werden, so halbherzig, dass das nichts bringt. Also da sind sich auch Expertinnen und Experten einig. Aber wie soll man das machen? So dieses System Change, not Climate Change, so glaube ich, müsste da ernsthafter mal drüber nachgedacht werden. Ich meine, die Greta Thunberg ist ja auch zu Recht stinkig gewesen die ganze Zeit und bla bla bla Veranstaltung, hat sie auch vollkommen recht. Ja, wurde ja eigentlich auch nur eingeladen, um irgendwie sich die Bestätigung abzuholen, dass man sehr, man hat sie ja angehört, ne? So nach dem Motto, man hat ja zugehört, was ja eigentlich gerade schon eine ganze Zeit von diversen Aktivisten eigentlich immer kritisiert wird, dass ihnen nicht richtig zugehört wird, aber zum Zuhören gehört halt auch danach zu handeln und nicht nur zu sagen, ja, wir haben zugehört, so damit ändern wir nichts. Genau, und dann käme ich da, aber wer soll denn was ändern? Ja, es sollen irgendwelche Menschengruppen was ändern, die eigentlich dafür da sind, das ganze Spiel weiterzutreiben. Also ich erwarte da gar nichts von zum Klimagipfel. Und auch nicht ein Gegengipfel, es gab ja auch einen Gegengipfel so, was nur lustig ist, dass beobachtet wurde, dass die Leute eigentlich von dem einen Gipfel zum anderen und wieder zurückgegangen sind, wo dann halt, es ist halt wirklich eine schwierige Geschichte im Laufe der bestehenden politischen Ordnung, da halt auch irgendwie Einfluss zu nehmen und ernsthaften Einfluss zu nehmen gegen mächtige Lobbys, wo ich jetzt keine plumpe Lobbykritik machen will, aber es hat sich ja so Sachzwangpolitik durchgesetzt, also der Wirtschaft muss es gut gehen, unserem Standort muss es gut gehen. wie sollen in einer globalen Gesellschaft, die aber in Konkurrenz zueinander steht, wie sollen das gehen? Ich meine, die Industrienationen können viel bla bla bla machen. Man hat es auch gesehen bei dem Klimagipfel, wer waren vertreten? Die Leute, die es betrifft, im sogenannten globalen Süden, irgendwelche Inselstaaten, die waren proportional überhaupt nicht vertreten. Ja, es gibt halt einfach keine harte Regelung. Ne? Also immer wird es nochmal, schieben es nochmal weiter nach hinten. So, lass auch erst 2070 anfangen damit. Ja, im Endeffekt haben wir ja schon eigentlich alles gesagt, was uns so einfällt. Ich würde es nur ein bisschen präzisieren. So, ich meine, es soll ja schon jetzt schon schneller gehen. Aber ich glaube dem halt nicht. Also ich glaube nicht, dass es auf die Art und Weise funktionieren kann. Das ist ja schön, wenn dann Kohleausstieg in Deutschland vielleicht auch bis 2030. Aber wie soll das gemacht werden? Ich glaube halt, dass es in dieser Form von Gesellschaft, so wie sie strukturell aufgebaut ist, also Politik und Wirtschaft, wie soll das funktionieren? Das muss man dann schon von unten aufbauen. Dann muss sich aber so eine Klimagerechtigkeitsbewegung nicht nur radikalere Forderungen stellen, weil das tun sie ja teilweise in dem Sinn. Und das halt ganz klar, müssen radikal CO2-Ausstoß, Methan-Ausstoß und so weiter, muss ja gesenkt werden. Nur, glaube ich, muss das langsam mal wehtun. Ich glaube, ich kann dann natürlich schön von meinem Redaktionssessel hier so im Querfunk schön bla bla bla, mich geht das ja auch was an, so. Ich könnte mich da auch mehr reinbringen, aber im Endeffekt muss es ja schon irgendwann wird es wehtun, ob wir wollen oder nicht. Und dann würde ich halt lieber selbstbestimmt, dass es wehtut, also sprich, wir als Menschen machen den Klimawandel, indem wir da wirklich mal Dampf unterm Kessel machen. Ist vielleicht eine schlechte Metapher in dem Fall. Aber dass wir da halt mal wirklich der Politik sagen, hey, so geht's nicht weiter. Und im besten Fall sagen, hey, komm, verpisst euch. Wir machen es selber. Wir organisieren die Gesellschaft selber nach unseren Bedürfnissen. Ohne eine Produktionsweise, die auf Gewinnmaximierung aufgebaut ist. Es ist für mich nicht logisch, nicht ergründbar, wieso nur weil wir jetzt Elektroautos fahren oder eine Waschmaschine, die weniger Strom, Energie, Wasser verbraucht und so, aber dafür sich die Leute das vermehrt kaufen und immer Neues produziert wird, wie sich da was verändern soll, wie wir da runterkommen sollen. Die Autos werden immer sparsamer, auch ohne Elektro und jetzt mit Elektro. Über Elektroautos kann man auch, Elektromobilität kann man sich richtig gut streiten, ob das Sinn macht. Ich würde nämlich sagen, es kam jetzt sogar bei Mainstream-WissenschaftlerInnen an, dass Elektromobilität vielleicht doch nicht das Wahre ist. Wie soll das Ganze funktionieren, weniger Scheiße in die Luft zu blasen, ohne halt, ja, ich bin auch kein Verzichtsmensch, der verzichten will, aber mal, ja, wir werden zwangsweise irgendwann auf irgendwas verzichten müssen. Wir können aber trotzdem gut leben. Wir können vielleicht sogar besser leben, wenn wir weniger arbeiten müssen, weil wir weniger unnötiges Zeug produzieren. Anders. Haben vielleicht auch mehr Zeit, irgendwie nicht irgendwie die Mangos aus Schieß mich tot zu kaufen, sondern halt vielleicht Sachen, die wir im eigenen Garten angebaut haben, weil wir plötzlich Zeit dafür haben. Ja, genau. Ich meine, mir fehlt da auch so ein bisschen die Utopie. Das ist alles angstgetrieben. Das ist ähnlich wie bei dem Corona-Thema. Es ist alles so sehr angstgetrieben, wo ich mir denke, ja, wir haben vor was Angst, berechtigt, aber nur, weil wir gar keinen Ausweg daraus mehr sehen, weil wir so gefangen sind in dem Denken, so und so funktioniert. Ich merke das ja auch bei mir selber, bin jetzt jahrelang lohnabhängig gewesen. Ich weiß, wie das funktioniert. Plötzlich sind andere Sachen wichtig. Und ja, es muss halt weitergehen. Ja, ich glaube, es fehlt halt auch einfach so ein bisschen der Bezug zur Natur, einfach wieder, um so eine Wertschätzung dafür zu finden und halt nicht irgendwie das als Gleichgültiges irgendwie hinten anzustellen. Ja, dann. Ja, nee, auf jeden Fall. Ja, es ist ein leidiges Thema. Eigentlich wäre das der nächste Thema genauso wie leidig, weil es auch immer das Gleiche ist, was auch mit dem Thema Klimawandel zu tun hat, nämlich mit Migrationsbewegung, also mit Flüchtlingsbewegung. So, es wird immer mehr Menschen geben, die in den Regionen, in denen sie leben, nicht mehr leben können. Nicht mehr leben können demnächst. Halt. Wie gesagt, irgendwelche Inselstaaten, die jetzt sehr wenig vertreten sind, oder aus Regionen in Afrika und Asien, wo die Leute jetzt schon Probleme haben. Man merkt es ja sogar in Deutschland schon mit Dürren oder in Europa oder mit Überschwemmungen, mit extremen Wettersituationen, die zunehmen werden. Ja, da wird vielleicht Europa noch relativ gut wegkommen, aber da, das ist vielleicht ein guter Übergang. So das, was wir jetzt gerade in Polen, in der polnischen, belarussischen Grenze sehen. Ey, scheiße, ey, fuck, mit unseren fucking europäischen Werten, bla bla bla, da wird trotzdem zugeschaut. Die EU ist ja froh, dass Polen jetzt dicht macht, um Europa eine Mauer. Ja, genau, aber es ist ja auch krass, mit welchen Mitteln, also aber wird da mit Gummischossen geschossen und es ist ja so, dass das, also es klingt immer relativ harmlos, so Gummigeschosse, aber die bringt halt auch Menschen um, ne? Also das ist eine Illusion, dass da nichts passiert, so. Ja, und besonders wenn halt nächtelang im Arschkalten irgendwie rumirsch irgendwie und körperlich halt sowieso am Arsch bist, so. Ich meine, klar, man kann da über die Umstände da reden, so, und es ist halt auch ein richtiger Fuck, und man kann aber auch, wie kam es denn überhaupt dazu, irgendwie darüber reden, und was passiert da um die Grenze rum, so, wieso geht's den Leuten so scheiße, weil die EU zumacht und auch die polnische Regierung also Order gibt, ey, lass da keine Hilfe dahin, dass dann NGOs, irgendwie Hilfsorganisation da zum Teil nicht hingelassen wird, die Presse wird nicht hingelassen. Und man sieht ja die Hälfte nicht mehr, man sieht mehr den Großteil gar nicht, was da passiert, weil die Leute, Journalistinnen und Journalisten nicht hingelassen werden, Hilfsorganisationen nicht hingelassen werden, also von wegen europäische Werte, als Trump eine Mauer bauen wollte, der böse Trump, aber wir machen das doch das gleiche mit Europa, nur deswegen kann ja der Lukaschenko die EU oder Erdogan die EU unter Druck setzen, weil sich die EU mit ihren tollen Menschenrechtswerten irgendwie nicht darauf einigen kann, wie sie mit Problemen Migrationsbewegung, die wir einfach rein faktisch haben werden, ob wir wollen oder nicht, die gab es schon immer und es wird immer schlimmer. Wir müssen dann Umgang damit finden irgendwie, und es wird sich dagegen gesperrt, und Lukaschenko und so Leute wie Lukaschenko oder Erdogan können die EU nur so unter Druck setzen, weil die EU eine Lachnummer ist, was ihre tollen demokratischen menschenrechtlichen Werte ist. Hey, ich könnte kotzen, ey, ihr kotzt mich an. Entschuldigung, ich werde das sauer. Das ist reine Heuchelei, was da ist. Wir können, dass sich die EU auf ein menschliches Asylrecht einigen und eine gescheite Verteilung, bräuchten wir das Problem nicht. Ja, im Prinzip umgeht man doch auch gerade das Schengen-Abkommen. Also ganz kurz zusammengefasst, Schengen-Abkommen besagt, dass Menschen sich da melden müssen, wo sie das erste Mal europäische Grenzen übertreten. Also im Sinne von in europäisches Land kommen. Und ja, genau das wird quasi verhindert. Also die Leute werden wieder zurückgeschickt. Also teilweise, geschickt ist noch harmlos gesagt, also sie werden zurückgetrieben, auch teilweise über die Grenzen geworfen. Ich habe jetzt irgendwie auch einen Artikel gelesen, wo eine schwangere Frau einfach wieder über den Zaun geschmissen wurde und auf dem belarussisches Gebiet, und die halt einfach ihr Kind verloren hat. Und es wird halt nicht berichtet, und es gibt irgendwie nur wenig Berichte, zum Beispiel einer irakischer Journalist, der irgendwie erzählt hat, ja, es ist, im Prinzip findet da eine Treibjagd statt. Die sind eigentlich Milizen, die da an der Grenze sind, und die machen Jagd auf Menschen, die fliehen wollen und auf europäischen Boden kommen möchten. Ja. Dazu habe ich auch ein paar Zahlen. Also es sind in der sogenannten verbotenen Zone sind es wohl irgendwie 3000 Geflüchtete, und insgesamt gibt es 28.500 versuchte Grenzübertritte, also versuchte Einreise Option. Ja, klar, und das sind alles, ja, das Kriegsgefahr, wie du wahrscheinlich auch gelesen hast. Also werdet ihr auch von dieser Kriegsrhetorik so, die zum Teil, da werden Menschen irgendwie als Gefahr gesehen, irgendwie von der EU, nicht nur von Polen. We'll be right back. Das Kranke ist doch auch einfach, dass Menschen plötzlich als Druckmittel benutzt werden, um irgendwie die EU unter Druck zu setzen und sagen so, Herr Lukaschenko sagt halt so, ja, ich bringe euch die Leute so, also entweder ihr macht was oder ich bringe euch so viele Leute, bis ihr sagt, das geht nicht mehr. Ja, oder halt irgendwas passiert und dann werden irgendwie Flüge angeboten für 2.935 Euro, wo der Flug nach Minsk dabei ist. Und dann nochmal 4 Übernachtungen und dann werden die Leute aber direkt an der Grenze ausgesetzt. Ja, ja. Und eigentlich direkt ins Sturmfeuer geschickt. So. Ja, ja. Und das Ding ist so, der Lukaschenko bzw. die Machthabenden in Belarus, die machen das natürlich. Ja klar, die wollen der EU natürlich eins reindrücken, weil die EU natürlich Belarus mit Sanktionen behängt. Natürlich genauso wie, und weil halt Lukaschenko und seine Regierung ist natürlich ein autoritärer Staat. So. Man hat ja gesehen, was da passiert ist. So. Hat man ja auch in Nachrichten gelesen, die Proteste gegen Lukaschenko und so weiter und so fort. Kann man natürlich auch Kritikpunkte finden an den Protesten. Aber es hat sich halt einfach gezeigt, das ist ein autoritäres Arschloch. So. Natürlich muss man da als EU was machen. Aber es ist halt ein bisschen heuchlerisch. Und gerade das sieht man. Natürlich hat Lukaschenko eine Waffe gefunden. Natürlich sind das so Drohnen mit Menschen mit Geflüchteten. Hat einen guten Lehrer gehabt, das war Erdogan. Hatten wir auch schon öfters drüber berichtet und das wird sich, glaube ich, durchsetzen. Die EU macht sich dadurch erpressbar, weil sie einfach nicht dazu, weil sie halt nämlich keine so tolle Moral und so tolle Werte hat. Die können sich nicht darauf einigen. Das ist eine Wirtschaftsunion. Das hat nichts mit Solidarität zu tun. Hat man 2008, 2009 in der Krise gesehen. Sieht man die Mittelmeerstaaten, also Griechenland zum Beispiel, Italien, Spanien, zum Teil halt wirklich platt gemacht, kaputt sparen lassen, sonst gibt es keine Hilfe. Von wegen Solidarität, von wegen Werte. Scheißdreck, ich krieg's kotzen, es tut mir leid. Das ist wirklich ein Aufregethema. Ich kann da auch nicht mehr wirklich hundertprozentig rational drüber reden, weil es einfach mehr auf den Sack geht, dass ich... Was wundert ihr euch? Was wundert ihr euch, dass der Lukaschenko ist nicht so dumm, dass der nicht checkt, dass er das mit der EU machen kann? Und das Schreckliche ist, dass da Leute wirklich drunter leiden müssen, dass Leute als Waffe dienen, sozusagen. Zumindest wird es auch so geäußert. Ja, man kann ja auch jetzt genauso mit dem Irak und dem Iran sehen, wie gut es jetzt geklappt hat, da irgendwie Hilfe zu leisten. Ne? Also jetzt haben wir wieder die Taliban und so, wo ich halt auch denke, so, what the fuck, und jetzt fangen wir an, mit den Taliban zu verhandeln? Ja. So, was zum Henker, ne? Ja, klar, das ist schon abgefahren, da läuft grundlegend was falsch. Aber ich finde da keinen Punkt. Ja, Ich finde es aber auch schade, dass man gerade in der Linken gerade so ein bisschen wenig hört. So vielleicht ich hoffe mal, dass da noch ein bisschen was kommt. So. Ich meine, dass da vielleicht von der Seebrücke-Seite oder so da vielleicht probiert wird, ein bisschen mehr Druck aufzubauen. Ich bin leider gerade nicht informiert. Aber ich hoffe mal, dass sich da die nächsten Monate was tut. Und ich hoffe auch, dass irgendwie... auf irgendeine Art und Weise den Menschen vor Ort da, die da in diesem Niemandsland sitzen, dass denen irgendwie geholfen werden kann. Und vielleicht können wir ja mit dieser Sendung ein bisschen Sensibilisierungsarbeit leisten, so dass man da, Leute, wenn ihr da was hört und irgendwie Möglichkeiten habt, euch zu organisieren und den Leuten irgendwie zu helfen. Und wenn es irgendwie ist, die Regierungen unter Druck zu setzen, dass sich da was passiert, dass Leute nach Europa gelassen werden. Es wird sich nicht, entweder ihr könnt sie verrecken lassen irgendwie, ihr könnt sie wieder in irgendwelche Krisengebiete schicken, so, aber dann scheißt auf eure Werte, ich kann das nicht mehr ernst nehmen, ich krieg's Kotzen, wenn ich noch einmal europäische Werte höre, kriege ich wirklich Kotzen, so. Entweder ihr holt sie her, probiert den Leuten ein normales Leben zu ermöglichen, mehr wollen die Menschen auch gar nicht, die wollen nur normal leben, oder ihr hört auf zu labern, Entschuldigung. Und jetzt müssen wir irgendein übles Hassgeboller spielen. Es tut mir leid für diese musikalische Eskalation. richtig, weil ich der Mollerbürger Lärm krieg von den Bullen an, mit dem Schlagzeug in die Fresse. Was geht denn los? Ist das Bürgerkrieg oder wie? Ja, jetzt kommen wir zu einem Abschluss von einer Thematik, also vorläufigen Abschluss von einer Thematik, die uns jetzt die letzten paar Sendungen über immer wieder verfolgt hat, beziehungsweise uns wichtig war, da einen Beitrag dazu zu bringen. Und zwar geht es um den ganzen Konflikt um den Jamnitzer Platz in Nürnberg, beziehungsweise dem Jan, der da jetzt eine Gefängnisstraße absitzen muss seit 1, 2, 3 Monaten. Genau, und zum Abschluss von dem Kampf für Jan, dass er dann doch draußen bleiben darf, was ja leider nicht geklappt hat, gab es noch eine Demo am 16.10., wo ich ein bisschen was dazu erzählen will, beziehungsweise euch den Bericht auch von der Unterstützerinnengruppe aus Nürnberg vorlesen möchte, falls euch das Thema nochmal interessiert, falls ihr euch das nochmal anhören wollt, um was es da geht, euch informieren wollt, werde ich euch später noch ein paar Tipps geben nach dem Bericht. Ihr könnt aber auch die alten Sendungen unter radioa.noblogs.org, könnt ihr die alten Sendungen nachhören. Da gibt es ein Interview mit Jan und es wird mehrfach auf die Geschichte, die da abgelaufen ist, die Kämpfe, die vor Ort stattfinden, da wird darauf eingegangen. Aber jetzt zum Bericht zur Demonstration am 16.10., die unter dem Motto United Against Repression gelaufen ist. Am Samstag, den 16.10., brachten wir über 600 Menschen auf die Straße. Gemeinsam demonstrierten wir lautstark unter dem Motto United Against Repression für die Freilassung unseres Genossen und Gefährten Jan. 600 Menschen sind für das Thema eigentlich wenig, aber im bundesweiten Mobilisierungskontext der derzeitigen linken Bewegung als doch akzeptabel einzustufen. Die Demo war gerade auf den ersten Metern sehr kämpferisch und wurde dementsprechend nach 100 Metern von behelmten Prügelkorps mit Schlagstöcken angegriffen. Danach folgte ein Hin und Her mit der Polizeieinsatzleitung bezüglich des Weiterlaufens des Demonstrationszuges, das insgesamt ca. 2 Stunden andauerte. So stoppte die Polizei die Demo immer wieder wegen der Verknotung, der Transparente und dem aggressiven Auftreten der Teilnehmerinnen. Aufgrund verschiedener Informationslagen haben wir uns dazu entschieden, doch nicht am Knast vorbeizulaufen, da es zu erwarten war, dass die Polizei den Demonstrationszug nochmals angreifen würde. Schlussendlich konnten wir trotz der langen Warterei die Route durch die Innenstadt vorbei an Bullenrevier und Pressehaus antreten. Dabei war die Demo immer noch sehr laut und motiviert. Etliche Jugendliche schlossen sich in der Innenstadt der Demo an. Die Demo hatte einen sehr starken kämpferischen Ausdruck. Die ersten 3 Reihen liefen in schwarzen Fahnen, was in Nürnberg in diesem Ausmaß doch sehr ungewöhnlich war. Die Solidarität aus anderen Städten war auch sehr groß, so reisten Leute aus München, Stuttgart, Rosenheim und etlichen anderen Städten nach Nürnberg an. Auch die Gefangenen selbst waren auf der Demo durch Grußworte präsent. In vielfältigen Redenbeiträgen wurde unter anderem auf den Kampf gegen Gentrifizierung und für bezahlbaren Wohnraum, Repression gegen linke Strukturen, Knastkritik und Polizeikritik eingegangen. Andere Soli-Strukturen aus Stuttgart und Frankfurt waren vertreten und berichteten von ihren Kämpfen. Ja, aus Karlsruhe waren auch Leute dabei. Und ich muss auch ehrlich sagen, also ich war auch da. Ja, ist man so nicht mehr gewohnt, wenn man lange nicht mehr in Bayern war. Bayern ist wirklich feindes Land. Die Cops sind schon richtig assi da. Da war man schon ein bisschen sauer. Aber ich teile so die Einschätzung auch von vielen Menschen auf der Demo, dass es auch klug war, das Verhalten zum Teil auf der Demo von der Demoleitung. Ich kann nicht für alles, was auf der Demo war, sprechen oder darüber sprechen. Aber so die Ankündigung, hey, wir blockieren hier jetzt eine große Straße, entweder ihr lasst uns weiterlaufen oder wir stehen halt hier noch einen ganzen Tag, so fand ich eine gute Sache. Und vielleicht war auch die Einschätzung der Demoleitung, nicht mehr zum Knast zu laufen, auch ganz sinnvoll, obwohl es natürlich schon ein bisschen eine Niederlage ist von der Demonstration. So, das nur mal eine kurze Einschätzung von mir. Und wie angekündigt, Jan sitzt ja jetzt im Gefängnis, das wird er auch noch eine Weile leider müssen. Ihr könnt ihn aber auch weiter unterstützen und euch informieren, was da überhaupt los ist, worum es geht. Ihr könnt euch zum Beispiel beim Soli-Kreis für Jan melden, und zwar könnt ihr eine E-Mail hinschreiben, solikreis-jamnitze@riser.net. Ihr könnt Geld spenden, gerade so Gerichtskosten und so, kostet ja immer Geld, und da gibt es ein Spendenkonto bei der Roten Hilfe in Nürnberg, und zwar findet ihr oder könnt ihr spenden an die IBAN der Roten Hilfe Nürnberg.de 85 43 06 09 67 4 007 2383 59, Betreff Jamnitzer. Das war natürlich jetzt ziemlich schnell, aber genauso wie allgemeine Informationen zu der ganzen Geschichte könnt ihr könnt ihr Sachen nachlesen, genauso wie das Spendenkonto auf dersuche.blackblocks.org oder jamnitzer.noblocks.org. Da könnt ihr euch weiter informieren. Genau, das war uns wichtig, da nochmal das Thema zum Abschluss zu bringen, und hoffen euch vielleicht sogar demnächst bessere Nachrichten zu dem Thema rüberzubringen, aber wer weiß, mal schauen. Wenn nicht, schreibt auch Jan gerne Briefe. Ihr könnt euch informieren bei den genannten Webseiten, wie, wo, wann, warum. Oh, Ja, das war wieder eine spannende Sendung. Habt ihr nur zum Teil oder nicht alles mitbekommen, könnt ihr das Ganze auch nochmal nachhören. Und zwar bei uns auf der Homepage radioa.noblogs.org. Genau, da werden wir versuchen, entweder heute Abend noch oder morgen oder die nächsten Tage euch das dort vor Ort Verfügung zu stellen, dass ihr es nochmal nachhören könnt und natürlich auch die letzten Sendungen. Und zum Teil gibt es da auch immer noch gute Interviews, die wir mal zwischendrin geführt haben oder Vorträge, die wir aufgezeichnet haben. Schaut gerne mal vorbei. Und wir hoffen natürlich, dass euch die Sendung gefallen hat. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Genau, und da können wir gleich Werbung machen. Was bedeutet das nächste Mal? Der 9. Dezember könnt ihr uns wieder hören, hier auf dem Querfunk auf 104,8 MHz oder im Livestream querfunk.de zwischen 18 und 20 Uhr. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hey, aufgewacht. Es ist wieder Zeit für Anarchie. Radio A. Jeden zweiten Sonntag im Monat von 18 Uhr bis 20 Uhr auf Querfunk 104,8 MHz oder auf querfunk.de im Livestream. Also einschalten nicht vergessen.